getraumt, ich habe meinen Ohrring verloren, jetzt weiß ich es, aber jetzt habe ich ihn wieder. Ich hab nur, es war nur ein Traum, das ist voll geil. Ja, das ist voll fein. Nein, ich habe jetzt gerade hingegriffen und gedacht, hey, er ist ja da. Man, wahrscheinlich haben wir da einen mördergeilen Pegel. Tom, warum redest du nicht? 1, 2, 3, Test. 1, 2, 3, Test. Ich habe ein Problem mit dem Ohr. 1, 2, 3, Test. 1, 2, 3, Test. Ja, da haben wir schon was, schau. Super. Biene, red du einmal, du. Hallo, 1, 2, 3, 5. Ich bin 5. Wie zahlt man 1, 2, 3, 5? Super, das ist cool. Ich meine, das Problem mit diesen neuen Mikrofonen ist, dass man jetzt halt unsere Schluck- und Kaugeräusche noch viel, viel besser hört. Gell? Ah, wirklich? Ja, ja. Du bist nicht so happy mit dem Mikrofon, oder? Ich weiß nicht, wie ich mir richtig... ich mache dann gut... Machen wir einen Switch? Ja, wie du willst. Aber wir können, es geht so auch. Dann bleiben wir so, ist viel angenehmer, bin ich beim Buffet. Und wir sitzen nebeneinander und sehen uns nicht. Voll lustig, oder? Mhm. Aber wir können ihn voll gut fernschauen jetzt. Nebenbei, dann haben wir es nicht so langweilig, gell? Ich habe gestern... Ja. Mit den Brasilianern über Formel 1 geredet. Du warst gestern mit Brasilianern unterwegs? Ja, er hat viel Schatzer getrunken. Nein, ich habe nicht Schatzer getrunken. Was? Na, kein Schatzer trinken die. Ich habe gerade Besuch von einem, den ich von der Phoenix Foundation für Recht und Verfassung. Das haben wir schon gedacht, dass das wieder mit der Foundation was zu tun hat. Ja, Ken. Und der... ist Architekt und in einem Architekturbüro in Sao Paulo. Und dieses Architekturbüro hat einen Preis gewonnen und den holen sie jetzt ab. Und er hat es mir schon relativ genau erklärt, was er da gewonnen hat, aber auf Portugiesisch. Und das ist eine andere Sprache. Und im Juli, also letzten Jahres, ich habe diesmal nicht so genau gefragt, was ich diesmal erfahren habe, war, dass sie 5.000 Euro einfach kriegen. Das ist aber nicht viel. Und sie haben vor, das in Bier auszugeben, was sie gestern am Abend dann gemacht haben, weil wir waren, ich habe gedacht, ich muss ihnen so die Stadt sagen und so, wir haben uns getroffen, beim Museumsquartier und ich habe halt gedacht, okay, essen gehen am Nachmittag und dann Stadt zeigen, aber es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass der Plan ist, in jedem Lokal ein Bier und immer ein anderes. Ah, das geht ja aber eher aus in Wien, glaube ich. Das kannst du schon hinkriegen, ja, ja. Bis eins haben wir durchgehalten, weil... In der Nacht oder Mittag? In der Nacht. Weil die anderen haben zwischendurch ihr Baby abgeben müssen. Zur Oma, die auch gerade in Wien ist irgendwie. Und wir haben aber schon, das war das Problem irgendwie, waren im ersten Lokal, in dem wir essen waren, die haben alles, was die bestellt haben, also Gulasch, Krenn und solche Sachen, nicht gehabt gerade. Deswegen war es dem Kölner voll peinlich, deswegen hat er allen eine Runde Schnaps spendiert. Ja, das ist gut. Und hast du halt einfach gesagt, ich möchte gerne einen Teller Krenn haben oder was? Nein, er wollte einen Frankfurter. Mit Krenn? Mit Senf und Krenn. Mhm, wo war das? Woher war es der Brasilianer, dass man ein Frankfurter mit Senf und Krenn isst? Weil das auf der Karte gestanden ist und ich die Karte übersetzt habe für alle. Ah, okay. Mhm. Ey, und du kannst Rettich, Krenn auf Portugiesisch? Nein, das habe ich ihnen auf Englisch gesagt. Was heißt Horseradish? Horseradish. Horseradish. Ja, aber auf Portugiesisch, dann haben sie die ganze Zeit gesagt, es ist wie Gengibre. Und dann haben sie gesagt, oh, das ist Ingwer, das stimmt jetzt nicht. Ja, ja, aber so ähnlich haben sie gemeint, das wächst auch unter der Erde. Ich habe sie ihnen dann erklärt. Sie haben gesagt, ja, passt schon, Gengibre ist es. Die macht, nein, nicht, aber gut. Deswegen ist die Nacht dann sehr lustig geworden, nach dem ersten Schnaps schon. Wisst ihr, was Vogelbär auf Englisch heißt? Ach so, nein. Nein, ich nehme nicht. Birdberry? Ja, genau, ich habe es ihnen dann so erklärt. Und ich habe gedacht, okay. In welchem Lokal war es denn leicht? Im Ammerling-Beisel waren wir. Ah, dort? Hm. Kenne ich nicht. Ammerlinger Haus. Ah, das Ammerlinger Haus, kenne ich. Ja, ich bin dann das kleinste Haus der Welt gezeigt. Da unten, ja, beim Museumsquartier. Ah, von Wien, genau, weil du mir das gezeigt hast. Da habe ich mir gedacht, kann ich als Tourismusführerin punkten. Das kleinste Haus der Welt? Von Wien. Ist ja ein Schneckenhaus, oder? Das ist wie diese kleinste Statue, die in Schweden in einem Hinterhof steht. Es ist so ein kleines Mandel, es ist so 5 cm groß und es ist so entzückend, weil es sitzt einfach dort und immer strickt jemand für den ein Hauberl und einen Schal und dann hat sie immer Hauberl und Schal. In Schweden? Auf. Ja, in Schweden, in Stockholm. Cool. Ganz nett, das ganz nett. Das ist aber nicht Beißel, ja. Okay. Und dann waren wir halt so ein bisschen unterwegs. Und ich schulde euch ja noch eine Information über Sao Paulo, falls ihr euch erinnern könnt. Und ein Ferrari-T-Shirt. Und der Ferrari-T-Shirt, das ich in meiner Liste gespeichert habe, gell, aber nicht mit habe. Also, ich wusste, ich habe was vergessen. Das ist Marcelo Massa, ne? Marcelo Wallace. Marcelo Wallace. Na, Felipe Massa. Felipe. Ich hab's gewusst. Es ist aber weiß, gell? Es ist nicht rot. Mhm. Ja, habe ich da, glaube ich, schon gesagt. Es liegt daheim mit dem Kastel. Sao Paulo, die Info, die ich euch schulde, war, wie das mit der Werbung in Sao Paulo ist, mit den Plakaten. Und zwar ist es so, dass Plakate und solche so Werbungen nicht größer als 1,5 Meter sein dürfen. Geil. Das heißt, dass es einfach nicht alles zupflastert ist. Wird man da nicht verfolgt von nackten Frauen und ich meine, bei uns gibt es ja jetzt schon in der U-Bahn-Werbung mit Bildschirmen, die bewegt sich und rennt auf die zu. Ja, genau, ja. Voll work. Ja, das ist ein bisschen creepy. Fucking creepy, Alter. Also es sind schon Werbungen da, aber nicht so groß. Und dann gibt es irgendwie welche Sonderregelungen, weil zum Beispiel das an der Haltestelle, diese Kleinen haben es gemeint, das wird gehen. Aha. Obwohl das ja höher ist als 1,5 Meter, schätze ich mal. Aber es kommt dann darauf an, wo das festgemacht ist und wie groß die Fläche ist. Und wenn es ein Riesenhaus ist, dann kann man schon einen Teil davon halt was Größeres machen. Aber es war vorher halt angeblich ganz voll und jetzt ist es ein bisschen runter. Hey, hast du mit ihnen einfach über den Putsch in Brasilien geredet? Nein, weil also ich habe das noch vor die nächsten Tage. Ja, frag das einmal. Weil es mich voll interessiert, ja. Ich habe es aber noch nicht an, weil die wollten nur trinken, gell? Okay, ja, na gut, dann kann ich sagen. Gleich fangen sie an, über Politik zu reden. Ja. Das ist nämlich lustig, weil ich habe jetzt einen. Geputscht ist sie worden, oder was? Die Präsidentin? Ja, naja, nein, was denn? Es steht zumindest in den Zeitungen in Österreich, die ich gelesen habe, klingt das alles so nach einem Amtsenthebungsverfahren, weil es ja korrupte Sau ist. Genau, ja. Jetzt hat er aber gestern Democracy Now gehört, The War on Peace Report. Und die haben das aber jetzt halt ganz, ganz anders dargestellt, dass sie wahrscheinlich die einzige in dem ganzen Parlament ist, die nicht korrupt ist und dass sie von den korrupten Politikern Amtsenthoben wird. Ja. Und dass sie gar nicht angeklagt wird, aber dass der Michel Temer schon verurteilt ist wegen Korruption oder irgend sowas. Also ganz, ganz arg. Aber es war gestern nicht so das passende Thema, weil ich habe genau zwei kennt von denen allen und die anderen halt nicht. Und da will man nicht einpreschen, obwohl ich es gern gemacht habe. Wir sollten jetzt langsam einfach das erste Thema anreißen, und zwar Fahrrad. Komm. Ich mag ein Fahrrad kaufen, Titus. Mhm. Du hast es vorhin erwähnt, du hast gesagt, ein Tourenrad. Ein Tourenrad möchte ich haben. Ich möchte lange Touren mit dem Rad machen, deswegen ein Tourenrad. Ja. Aha, damit ich so richtig auf Touren bin. Was besorgst du da am besten? Ja, weiß es nicht. Ich habe jetzt mir überlegt, ihr könnt ja nach Otterkring runtergehen, da gibt es nämlich das Radgeschäft in der Thalia-Straße. Der ist ganz nett. Ja, der ist ein ganz netter Mensch. Ich bin ja kein großer Fan von dem in der Ballfigossen, der ist nicht gut gewesen. Da habe ich mich nicht sehr gut beraten gefühlt. Okay. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Ich habe mir meins über Willhaben geholt. Ich war noch nie in einem Radlgeschäft, außer in dem, wo ich. Na doch, ich war schon mal in einem Radlgeschäft. Ich war schon öfter in einem Radlgeschäft. Aber ich habe ja daheim einen Radlpapa und den Radlpapa mit R. Und dann Radl Raimund. Achso, der Papa ist ein Radl. Der Papa ist ein Radlmann. Der Radl Raimund. Der Radl Raimund und der Radl Papa. Rotaria. Sind Sie Rotaria? Nein. Und der Papa ist früher Rennradl gefahren, nämlich. Hat ein Rad mit Speedy Gonzales um. Geht sicher 5 km/h schneller, deswegen. Ja, sicher. Und ja, und der hat immer alles gemacht, deswegen habe ich als Kind ein Radl reparieren müssen, weil das habe ich ja lernen müssen. Gibt es eigentlich die Buchfahrräder noch? Ah ja, stimmt, die haben, oh ja, doch, die gibt es wieder. Mhm. Hat es einmal eine Zeit lang nicht gegeben. Gibt es ja. Sind bei, von Piaggio in den 90ern gekauft worden. Das ist die ganze Zweiradsparte von Piaggio. Und jetzt gibt es wieder, nachdem Piaggio die sterben hat lassen, die Zweiradsparte. Und was Piaggio ist die Vespa, oder? Piaggio ist die machen die Vespa und die machen auch die Fahrräder. Mhm. Okay. Bianchi machen es, glaube ich, auch. Aber hört, was ist ein Bianchi? Bianchi ist eine Fahrradmarke. Ah, okay. Das heißt Weinen. Piangere. Wahrscheinlich haben sie schlecht lackiert und deswegen weint das Metall immer. Nee. So genau, Tränen. So Tränen, ja. Schlecht lackiert. Ja, na, dann können wir ja gleich da das durchmachen, nee, was ich da gefunden habe. Und der Freund von mir, ein Arbeitskollege, hat gesagt, ich soll zum Taschenfahrrad gehen, den zweiten. Da hat ein Kollege von mir sich auch das Rad gekauft. Ein Taschenfahrrad? So heißt das Chef, Taschenfahrrad. Ja, ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass das so, ja, wie so ein Klapprad, ja, ganz klein ist, so mit dem man diese kleine Figur fahren kann in Stockholm. Die Stockholmer-Figur. Ja. Das kann man zusammenfalten. Ah, nicht schlecht. Ich habe gestern eine Serie gesehen, den ersten Piloten quasi. Mhm. Und da ist 1981 so eine billige deutsche Komödie. Ja. Zur der Ruhr hat das geheißen. Die sind durchs Ruhrgebiet gefahren mit ihren Fahrrädern. Okay. Und die waren auch relativ, ein Pärchen, zwei Pärchen und eine Kleinfamilie, fährt miteinander herum. Und die Kleinfamilie hat sich erst einmal Fahrräder kaufen müssen. Der Fahrradverkäufer hat so gesagt, das ist eine Innenschaltung, das ist so. Ja. Der so, können Sie mal still sein? Und der so, so ein blödes Volk, wissen nicht mal, was sie wollen in meinem Laden. Okay. Ja, aber so, wo mache ich die wahrscheinlich auch, weil ich auch keine Ahnung habe. Ja, du willst ein Tourenrad, das reicht ja schon. Aber ich mag mich jetzt nicht damit auseinandersetzen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht einmal, wie ein Tourenrad ausschaut. Nein, es soll vorne einen Gepäcksträger haben und hinten einen Gepäcksträger. Es soll 30. Vorne? Ja. Wieso? Es soll 30. Weil er Sachen mitnehmen will. Ja, es soll 30 Kilo transportieren können, plus meine, sagen wir mal, 99. 60 Kilo. Meine 97 Kilo. Es gibt ja so Anhängerkupplungen für. Nein, kein Anhänger. Du kannst, nur das kannst ein potenzielles Kind da mitnehmen. Das ist ja ganz einfach. Das ist vollkommen einfach. Erzähl einmal. Du weißt, was du brauchst. Ja, sicher. Du weißt, wie viel Geld du ausgibst. Ja, sicher. Fertig. Ja, eh. Deswegen kann ich es jetzt bei Willhaben machen, weil du weißt ja nicht. Nein, deswegen ich bin ja Staatsdiener und ich unterstütze gern die kleinen Wirtschaft. KMUs. Wie heißt das? Die KMUs. KMUs, genau, Klein- und Mittelheinzis. Genau. Die mit ihren Radlgeschäften in der Stadt. Dann macht er eine Shortlist mit drei Favors und die schaust du dann in echt im Laden an und dann tust du mit einer handeln, weil es im Internet billiger gibt. Kriege ich denn? Ja, handeln, das kann der Heinz nicht. War das immer schwer mit Handeln, hörst. Ja, vor allem, das ist gemein, wenn man handelt, oder? Das ist gemein. Weil im Internet ist ja klar, dass billiger ist, da hast du ja keine Beratung und das alles. Ja, aber das Hauptgeschäft machen ja die Leute durch Servicierung und so Zeug. Ja, ich mache dir nichts. Ich will ja die Beratung, ich kaufe extra, deswegen nicht im Internet, weil ich mich nicht auskenne. Das heißt, wenn ich dir jetzt sage, welcher Rat du brauchst, dann gibst du mir das Geld für die Beratung. Naja, muss ich da ganz ehrlich sagen, was ist der Kompetenz? Meine Kernkompetenz. Naja, der Kernkompetenz. Dass ich jeden Tag mit dem Fahrrad fahre. Wenn du mir sagst, kauf dir die Schrauben, den, wie heißt das, Schraubenmaschine? Bohrmaschine. Kauf dir die und die Schraubenmaschine, dann sage ich sofort, ja klar. Du bist der Tischler, ja, der Sägemaschine. Du bist der Tischler, du hast die Kernkompetenz da drinnen. Naja, das heißt aber nichts anderes, dass ich den Beruf irgendwann einmal erlernt habe. Okay, dann ist was ein Unterschied. Ja, aber bist der Kernkompetenz Fahrradberatung? Nein, meine Kernkompetenz liegt ganz woanders. Ja, eben. Wo denn? Jetzt sag einmal, Titus, was kannst du richtig gut? Ich bin Kommunikationsexperte. Ah, siehst du? Das kann ich richtig gut. Okay, Themawechsel. Ja, aber gut. Was ganz wichtig ist und wo ich da ein bisschen Beratung zukommen lassen könnte, ist Fuck-Tuning. Fuck. Du musst das Fahrrad so herrichten, damit es dann nicht gestohlen wird. Ah ja, das ist super, das müssen wir dann sagen, ja. Da gibt es ganz viele Utensilien, Schmirgelpapier, Lackfarbe, Pfeile, geil. Messer, Lumpen, Kreppband. Rostfarbe. Sektkorken. Okay. Bindfarbe. Was mache ich mit den Sektkorken? Ja, das steckst wahrscheinlich vorne. Ich würde es auch wissen, rein. Da steht nämlich Winterfell von Katze, Hund und Pferd. Ja, das steht da dabei. Nein, das sind die Haare. Die Haare, ja, ich weiß nicht, wo man die einbaut. Und aber dann vielleicht Feuerzeug, rostige Schädeln. Heißkleber, Lüsterklemmen, das heißt Lusterklemmen, meiner Meinung nach, und nicht lüsterne Klemmen. Das hat ein Deutscher geschrieben. Unterboden, Schutzwachs, okay. Ja, man kann da viele Sachen machen, an der Sattelstütze, Pfeile, ein paar Riefen hinein, aber nicht zu tief. Also du musst unbedingt vorlesen, was da drüber steht, nämlich Vorschläge zur Vermeidung der äußerlichen Attraktivität eines Fahrrads. Ja, Fuck-Tuning eben, ja. Und dann machen wir was beim Rahmen, bei den Felgen, beim Vorbau, das ist vorne da, wo der Lenker dranhängt. Da kann man den Sektkorken wahrscheinlich reindrücken, nachdem man das andere rausgenommen hat. Da wo kann man so Sektkorken sonst? Warum? Tu mal ein bisschen vorlesen, ich würde gerne wissen, was. Ja, der ist für alle. Rahmendoppelpunkt. Verschiedene Farben feucht in feucht mit einem Pinsel auftragen. Dicke Nasen sind aufdrücklich erwünscht. Bevorzugte alte Farben und mit Resten von Farbhaut verwenden. Bei den Felgen, ohne die Nippel zu verkleben oder die Flanken zu beschmieren, werden auch die Felgen bekleckst. Was sind Felgen? Die Felgen. Vom Radl halt. Die Speichen. Ah. Ja. Hm? Das sind nicht Speichen. Man kann, Felgen. Na, Felgen ist ja das, wo praktisch gebremst drauf wird, wo der Brems. Ah, bremst das Ding, da ja. Und dann sind die Speichen drinnen und rundherum sind die Felgen. Ah, ist das nicht das Radl? Willst du ein Fahrrad haben, das Speichel gibt? Speichelt, ja. Aber ich würde sagen, das Radl ist alles drum und dran mit Reifen, Mantel und allem drum und dran. Ich kenne mich so nicht aus, ich muss auf jeden Fall. Also, ich gehe jetzt dann zu dem Fahrradgeschäft oder vielleicht hat der Raimund Tipps. Mhm. Und ich werde mal Tipps einholen. Ja, oder vielleicht will er mit mir was. Der Raimund sieht, der hat zum Beispiel Kernkompetenz. Dem kaufe ich das ab, dass er mal Radl verkauft. Ja. Und dann tun wir es gemeinsam fucken. Obwohl er keine Ausbildung im Radlbereich hat. Naja, wie viel Zeit verwendet er für Radl? Ja, ich glaube 110% seines Lebens. Eben. Na, dann lebt er eh schon. Ich rede ja nicht damit. Kernkompetenz ist nicht die Ausbildung. Kernkompetenz ist, wie du dich damit beschäftigst. Ja, genau. Ich glaube nämlich, wenn jemand sagt, über 100%, 110%, dann bedeutet das, dass diese Sache schon so viel Raum in sein Leben einnimmt, dass es eher ungesund ist, dass er deswegen weniger lebt. Also, dass das Leben dann kürzer ist. 10% nämlich kürzer, dann stirbt er schon mit 69. Was mit 69? Du und jetzt bitte nicht irgendwelche Tode prophezeien und vielleicht die Makronen. Das ist echt gefährlich. 58. Haben wir nicht über Prince geredet? Genau, der ist live gestorben, wie wir. Der ist live gestorben. Ich habe jetzt gehört vom Bill Maher, dass er an Opiaten gestorben ist, weil alle Amerikaner jetzt momentan Opiate fressen. Ach so, wieso? Ist das jetzt modern? Das ist gerade modern, ja. Und zwar, es war ja früher so, dass eigentlich nur die afroamerikanische Bevölkerung in die Ghettos Heroin, also Opiate konsumiert in Form von Heroin. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass die meisten Leute, das ist jetzt total in die weiße Mittelschicht eingegangen, und zwar über einen Doktor, und zwar über Tabletten. Also die Pharmaindustrie verkauft Opiate in Tablettenform an die Leute. Die Doktoren verschreiben das. Mhm. Und die Leute sind dann dadurch, sie sind halt numb, wie sagt man da? Sie sind betäubt, genau. Weil es halt glücklich macht und die Schmerzen lindert, und die größten Schmerzen, die sie haben, hat der eine gesagt, halt der Experte, das sind die seelischen Schmerzen, weil sie alle auf Angst haben, so viel zu verlieren. Mhm. Ja gut, ich meine, das ist ja eine Sucht, die kriegt ja keiner mit. Ja, sicher. Also, Schlaftablettensucht ist ja auch so eine Sache. Ne? Nein, das ist wahrscheinlich wenn du besorgst, dann ist es das eine. Aber wenn du Schlaftabletten nimmst, dann bist du wieder super, super stark am Arbeitsplatz da und bringst deine Leistung. Ah, was ich vergessen habe. Ja. Ganz wichtig, Firmennamen. Ob eingraviert, eloxiert oder abziehbild. Eloxiert? Eloxiert. Das ist so eine chemische Reaktion, oder? Genau, das macht man ja für Metalle. Aha. So eine Bearbeitung von Metallen. Okay. Das ist so ein Bad, aber ich weiß es nicht genau. Das muss alles unkenntlich gemacht werden. Das heißt, du brauchst überhaupt nicht wirklich ein... Man darf nicht sehen, dass das meinst. Das ist ein tolles Radl ist. Ja, die Komponenten sind ja meistens das, was teuer ist. Aber außer es ist blöd, dann was ist wieder verkaufen. Bremsen, die Teile, die Bremsen haben eine bestimmte Stärke, Gewicht. Schon ganz geile Bremsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, geile Bremsen sind eh einfach. Ne? Du hast mir zum Beispiel neulich, ich über Amazon Prime bestellt. Das waren gute. Shimano. Ja. Die waren schon so derartig abbremst, dass schon Eisen auf Eisen gegangen ist. Und das Eisen hat schon einen Eindruck in meine Felgen hinterlassen. Die Shimano SES. Naja. Cool. Pimpen. Wie viel Geld möchtest du denn dafür ausgeben? Boah, ja, ich habe schon gescheit. 2.000, 3.000er. Nein, bist das schon gescheit. Achso, na, dann brauchen wir aber gleich weiterreden. Naja, so 500, 600 hätte ich schon. Aber 600, doch. 2.000, das ist schon viel Geld. Das ist viel Geld, ja. Das ist echt viel Geld. Mhm. Ich glaube, das darf ich nicht. Ich wollte nur testen. Ich wollte nur schauen, wie viel. Nein, von der Hammer darf ich gar nicht so viel. Von der Hammer? Achso, okay. Von der Frau Chef, weißt du? Ich glaube, das taugt dir überhaupt nicht. Ja, ansonsten Diebstahlschutz. In den, ja, in den was Zeiten, ist das? Ich hab gehört, man kann sich so einen Chip implantieren. Naja, wollte ich gerade sagen, zum Orten implantieren, ja. Ins Rad implantieren, in den Rahmen. Ne? Es gibt ja ein paar so Crowdfunding-Geschichten. Das ist natürlich schwierig, weil die kommen her, nehmen das Rad und schmeißen es eine halbe Stunde später schon im Auto, und im Auto wird das mit der Ortung nicht so einfach werden. Nicht? Ich glaube, das ist nicht so trivial. Und du brauchst ja eine SIM-Karte da drin und solches Zeug. Alles mühsam. Was, Sender, Batterie, Akku. Das wird einfach in den Keller getan und fertig. Nö, du brauchst ein gutes Schloss und fertig. Was hast du für ein Schloss? Ein Ticket. Und über 30 Euro. Ich hab so ein dickes über 30 Euro. Ich hab so eine dicke Kette halt. Hip-Hop-Kette. Ich trag's nämlich, ich trag's nämlich sonst als Halskette. DJ Akkus. Genau, ja. So circa. Und was machst du dann für Touren machen, oder die Wege machst du dir? Weil die erste Tour, die ich machen will, ist die Donau abwärts nach Wien fahren. Und anfangen in Passau oder irgendwo im deutschen Flair. Ich will mitfahren. Vielleicht ja. Schaffhausen sogar. Was, Retschershausen? Schaffhausen in der Schweiz. Mhm. Das ist weit. Es ist schon weit, gell? Fahr nicht mit. I have a child. Aber du kannst dann einfach, du fährst mit dem Zug dann nach Linz, wir treffen uns in Linz und fahren dann den Rest gemeinsam. Ja. Hm? Die Tour bis 2011 gemacht. Ich wollte eigentlich mit einem Freund letztes Jahr schon noch zum Gardasee fahren. Mhm. Da ist mir dann aber eine Knieverletzung dazwischen gekommen. Und das, was er mir dann erzählt hat, das war eh nicht so cool, weil die haben dann auf der Autobahn durch Tunnel fahren müssen und so. Das wäre vielleicht nichts für ein Hansi gewesen. Auf der Autobahn? Ja, oder irgend sowas, ich habe keine Ahnung. Ich meine, die sind da ein bisschen an die Verrückten, also okay. So ist es nicht, gell? Weil, also wenn es dann einen guten Weg sucht, geht das sicher irgendwie, ja. Aber das ist schon sehr gebirgig dort, muss man sich denken. Gardasee. Bis zum Gardasee. Ja, eh, klar. Ja, weil mein lieber Bruder ist ja mit dem Radl nach Barcelona gefahren. Ja. Aber die haben geschaut, dass relativ flach fahren, und er ist ja immer mit Flipflops gefahren zum Beispiel. Der kennt nichts. Der ist aber hart im Nehmen, muss man sagen. Der ist aber so. Hart im Nehmen. Ja, und der ist ein Techniker. Wie wir das eh schon wissen. Ja, nein, ich weiß es nicht. Also so eine Sache. Also da möchte ich anfangen so Flüsse entlang. Das finde ich, glaube ich, ziemlich cool. Mhm. Ja, Flüsse, das ist dann vermeidest große Steigungen wahrscheinlich. Kind, ja, erstens mal genau Steigungen, und zweitens ist es einfach nett. Die Trau ist schön, ja, ich bin einmal du, der von Villach, da war das Fest des Bieres. Ja, kann sein. Festa della Bira. Kann schon sein, ja. Und da bin ich praktisch vom Silversee nach Villach reingefahren, ja. Am Parkplatz vorbei, wo die ganzen... Silversee? Ich habe Bekannte, die wohnt dort. Was sonst? Eine Bekannte wohnt am Silversee. Und ich habe da übernachtet, und dann bin ich mit dem Fahrrad reingefahren, Villach, oder habe ich eine Joggingtour gemacht. Und da waren gerade die ganzen Italiener, die das Fest des Bieres zelebrieren. Aber nur einer ist quer über den Weg gelegen. Die meisten waren alle super. Ja, bei uns reißen sie sich zusammen, außer sie tun Flammerl flattern. Frauen flattern? Schwammerl. Schwammerl, okay. Ja. Der Italiener kommt zu uns nach Kärnten. Der Italiener, der klassische. Der Italiener an sich kommt nach Kärnten. Ja. Sie kennt die Wälder. Und holt sie am Bild. Typischerweise flattert er uns die Schwammerl. Ja? Mhm. Die Finferli, wie sie dazu sagen. Finferli, Fungi. Finferli. Pfefferlinge. Pfefferlinge. Ja, das ist die italienische Version von. Mhm. Und die verkaufen sie dann für teures Geld an italienische Restaurantes. Restaurantes. Ah. Ui, und da ist jedes Jahr im Sommer, Herbst so, ist der Shitstorm in der kleinen Zeitung. Diese Italiener, die sich unsere Schwammeln fahren. Aber jetzt haben wir Bären in Kärnten, die werden den Italienern schon zeigen. Genau, stimmt. Oder Bartel, den du geholt hast. Der Bartolomeo. So wie der Problembär. Es ist noch kein Problembär, man hat ihn Problem nur gesehen. Bär, aber ich habe schon nachgeschaut, was tut man, wenn man einen Bären trifft. Und was macht man? Schreien. Nein, gar nicht. Auf den Boden legen und zum Singen anfangen. Singen oder reden sie leise. Die haben uns in Grönland das damals erklärt, wie man tun müssen, falls man einen Eisbären treffen. Wenn man Waffe dabei hat, den Silberstutzen oder so. Den Silberstutzen, ja genau, Lederstutzen. Wenn wir gerade beim Silberstutzen waren. Lederstutzen. Nein, Winnetou hat, was hat Winnetou? Silberbüchse oder so. Silberbüchse. Ein Büchsler, Ferlach hat Büchsen. Ferlach, genau. Bist du der Büchsengustel? Vollkorn. Nein, ich habe ein Bier, das heißt ein Büchsengustel. Wurzel. Wurzel, genau. Das Hörstück. Die Albumsage. Irgendwas mal mit Gruben geast. Das kann ich wieder hören, weil du Obwohl hörst. Du eigentlich jetzt gerade ein Rad besitzt, kaufst du ein neues. Ja, das Rad, das ich besitze, das wäre wahrscheinlich dann, das ist mit dem kannst, das ist ja ein Mountainbike, mit dem kannst du keine Tour machen. Es geht ja zum, der Trend geht ja zum Zweitrad. Zweitrad, Zweitbrille, Zweithandy. Genau. Genau. Na, aber es ist wirklich so der Plan, dass ich mit dem halt dann auch vor Urlaub mache sozusagen. Und in der Stadt mag ich überhaupt nicht mehr mit dem Rad fahren. Oh. Ich war total ungern in... Darf ich mich erinnern, Krieg. vor zwei Jahren, sag ich schon, vor zwei Mal, wie du da bei mir warst und haben schon bis zu dir Auto zusammen. Stimmt, jetzt habe ich gesehen. Erzähl aber bitte, das ging jetzt da live on air, der Titus. Es gibt in der Hasner Straße von einem Auto angefahren worden. Nein, nicht in der Hasner Straße. Das war beim Westbahnhof. Oh. Der ist aber da reingefahren, wo eigentlich Einfahrt verboten ist. Naja, so eine. Das kommt da dauernd vor. Man muss halt an den richtigen Stellen muss man aufpassen. Aufpassen. Ja, aber gut. Ja, der Klingel und da auch gleich schreien so. Hey! Schleichte! Die Joko Ono hat sich jetzt voll geschreckt und mir die Krallen eingehauen. Ich glaube, die hat mich wahrscheinlich eher ein bisschen suspekt, weil vorhin habe ich mich angeschlichen an sie. Und immer, wenn sie weggeschaut hat, bin ich ein Stück näher gekommen. Und wenn sie hergeschaut hat, habe ich mich nicht bewegt. Und so gleich die Ohren instinktiv umgelegt. Und du, seitdem ist kein einziges Mal zu mir gekommen bis jetzt. Aber ich glaube, schon jetzt putzt er sich so jetzt bestraft zu dir. Bestraft. Verachtung. Apropos Ohren umlegen, einer von den Brasilianern hat gestern, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber genau, wegen dem eine Augenbraue hochheben, wer das kann, kannst du das? Nein, ich kann das leider nicht. Nein, das ist super, wenn man es kann. Ja. Nein, ich kann es auch. Das ist super, wenn man es kann und dann böse geschaut einmal. Und dann haben wir alle möglichen Sachen, halt so körperliche Features probiert. Ja. Wie meinst du das jetzt, körperliche Features? Naja, so Zungenrollen. Ach so, mit den Ohren wackeln. Ach so, ja, das kann so, ja jeder. So, die Zungenrollen, oder? Ja, nein, das kann nicht jeder, angeblich. So, wohl ja, wir drei also können es, ja. Und ich kenne jemanden, der kann das dreifach wellen, die Zunge. Und das schaut total creepy aus. Ja, ich denke mal. Und der eine Brasilianer hat wirklich alles, was wir gesagt haben, was ein paar am Tisch kennen haben jeweils und ein paar nicht, der hat wirklich alles kennen. Geil. Und seine Freundin ist daneben gesessen, nein, ich glaube, die sind sogar verheiratet, seine Frau ist daneben gesessen und hat halt gesagt, that's nice, he came with all the features. Und wir waren ganz begeistert, was der alles kann. Es war ein bisschen gruselig. So. Die Frau am Nachbartisch hat das gesagt? Nein, eher seine eigene Frau. Okay. Seine eigene. Und sie sind sich relativ sicher, dass ihr Kind das auch alles kann. Die ist jetzt nicht ganz ein Jahr alt, glaube ich. Und die kann aber auch schon eine Augenbraue hochheben. Mhm. Cool. Ja, wenn es der Papa vorzeigt, dann lernt es das Kind relativ schnell. Ja, und die Mama kann es aber nicht. Ich glaube, Kinder traurig. Orientieren sich also vom, wie die Eltern grinsen zum Beispiel. Die grinsen dann genau ganz ähnlich. Ja. Gleich höher schon das Kinder werden wie ihre Eltern. Ja. Ja, stimmt. Wenn ich meinen Papa sehe, dann denke ich mir, ach du Gott. Nein, wenn du weißt, du Gott. Wie die dann älter ausschauen, wenn die dann älter werden, ne? Das, praktisch mein Papa hat auch die Sache mit den Augenbrauen, dass eine viel höher ist wie die andere, so ein Sprung hast, so ein Lag, so? Augenbrauen-Lag. Und ich merke das, wenn ich manchmal so, ich merke das, dass es bei mir ganz ähnlich gehalten ist. Ne? Und wenn ich mir dann anschaue, wie das dann 20, 30 Jahre später ausschauen wird, kann man nicht drauf. Kann man sich nicht drauf treiben. Ne? Ich hab das noch nie gesehen, aber jetzt, was du sagst. Oh, creepy. Übrigens, ich hab gerade von deinem Kaffee getrunken, Frau Biene. Von meinem Kaffee? Ja, weißt du warum? Ja, nein, ich hab so Gustav Kaffee gehabt. Idee-Kaffee. Ah ja, wir müssen jetzt eigentlich aber den Sponsor zu Wort kommen lassen, gell? Unser Magen hat genug zu verkraften. Ärger, Aufregung, hastiges Essen. Tun wir etwas, um ihn zu entlasten. Fangen wir bei der Auswahl unseres Kaffees an. Wer mit dem Magen, der Galle oder Leber empfindlich ist, sollte dies wissen. Wenn man Kaffee nicht verträgt, liegt das meist nicht am Koffein. Ursache der Beschwerden sind meist unerwünschte Röstreizstoffe. Was? Röstreizstoffe? Röstreizstoffe. Entschuldigung. Idee-Kaffee, magenfreundlich veredelt. Dieser Kaffee ist reiner, echter Bohnenkaffee aus erlesenen Sorten. Aber durch das Idee-Kaffee-Verfahren magenfreundlich veredelt. Idee-Kaffee wird von dem Röster von unerwünschten Röstreizstoffen weitgehend befreit. Das angeregte Koffein bleibt voll erhalten. Wieder unbeschwert genießen, probieren Sie Idee-Kaffee. Sie werden sagen, der schmeckt und Sie fühlen sich hinterher pudelwohl. Sei gut zu deinem Magen. Idee-Kaffee. Ja, voll eine super Idee. Sehr nett. Der Kaffee. Was kriegen die von denen eigentlich? Sie baden gerade ihre Hände darin. Prost, Biene. Mein Kaffee. Ja, ja, dein Kaffee, nicht mein. Ah, ich musste die Füße mit den jungen Frauen da verbergen. Wieso hast du Füße mit jungen Frauen da? Na, das sind Schmucke drauf auf den Füßen mit den jungen Frauen. Ja. Und ich habe neulich... einen neuen Fetisch entwickelt. Einen Fußkettchen. Wieder erwarten, surfe ich auf der Wien Online.at, ja. Wiener Zeitung, also Journal. Ich habe vergessen, wie es heißt. Jedenfalls steht da drinnen, dass in irgendeinem bestimmten Bezirk, ich glaube in Neuthen, wird das erste Halal Restaurant. Ja. Das heißt, kein Fleisch, kein Halal ist die rituelle Speisevorschrift von Muslimen. Genau, ja. Aber das heißt nicht, dass man auf Türkisch spricht. Ja, Koscher bedeutet ja den Hals aufschlitzen, bis es ausgeblutet ist. Nein, das heißt Schächten. Das ist Schächten. Koscher heißt zum Beispiel auch, dass du zu Ostern kein Sauerteig isst. Das sind die ganzen Speisevorschriften, also die jüdischen. Ah, und ich habe nämlich Halal genauso wenig kennt. Halal. Genau. Halssalz. Und ich bin ein akustischer Typ. Das heißt, ich merke mir immer Sachen. Wie du hörst. Genau. Und das kann sehr, sehr viele Missverständnisse erzeugen, wenn man das dann praktisch im Ohr sich. Und ich habe Halal gegoogelt und nicht Halal. Halal. Und wenn man Halal googelt, dann kommt das aus. Ein junge Mädchen mit lackierten Fingernägeln, mit Schmuck auf, so hübsch. Schau, der ist ganz hübsch. Ja. Da, mit so Brillanten. Das ist so. Nicht hübsch. Das ist voll hübsch. Ich weiß es nicht. Ich habe schon komische Füße, oder? Ja, es gibt komische Füße. Wo die Zehen so ganz komisch. Würde das jetzt aber bitte nicht googeln, heißt, weil ich habe was im Mund. Braucht man nicht googeln. Strange feet, oder? Nein, das wollen wir nicht, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut ist. Ich habe nur das Handwaschwasser da zum Trinken. Handwaschwasser? Besser also als Leichenwaschwasser. Ja, das trennst du sich an. Magst du das Tier haben? Das sind bei uns die Monteure in St. Pölten, haben sie immer gesagt, du Tränzer. Machst du einen Kaffee auch noch haben? Es gibt da noch mit Zuckerglasur. So ein Kaffee mit Zuckerglasur? Ich kann auch einen Kaffee machen. Nein, Kuchen mit Zuckerglasur. Soll ich das in die Tasse geben? Nein, danke. Das ist schon aufgefallen, wir trinken nichts heute. Wir trinken nichts. Du, ja, aber ich nicht. Na, du hast mich ja gefragt, als ich gekommen bin. Hast du kein Wasser? Du hast gesagt, bevor der Titus kommt, können wir schon noch einen Schild trinken. Ex und Zack. Aber das haben wir nicht. Hätten wir machen können, gell? Hätten wir machen können jetzt. Ich muss sehr ein bisschen auf meine Gesundheit achten. Ich habe letzte Woche meine Gesundheitswoche gehabt und da ist der Befund. Darf ich schauen? Willst du den Befund sehen? Ja, ich will deine Blutwerte sehen. Der Befund sagt, das Fahrzeug entspricht nicht der Straßenverkehrsordnung. Nein, ich habe zu viel Eisen. Okay. Ja. Und ich habe zu wenig Vitamin D. Was dazu führen kann, was der Grund sein kann, warum ich dann müde bin. Ich bin relativ oft müde. Mhm. Deswegen die Frühjahrsmüdigkeit. Das habe ich gar nicht gewusst, dass wenn du zu wenig Licht hast und die Ärztin hat gesagt, 45 Minuten. Du, was mit deinem Cholesterin? Ha? Das Cholesterin macht überhaupt nichts, weil ich habe zu Gutes und Schlechtes. Ja, schon HDL, das passt schon. Passt schon, ja. Red nur weiter. 45 Minuten draußen hast. Genau, 45 Minuten soll das Gesicht mit Sonne bestrahlt werden und dann ist der Körper in der Lage, das eingenommene Vitamin D tatsächlich zu Vitamin D zu verarbeiten und jetzt habe ich Tröpfchen bekommen. Tröpfchen, Sonnentröpfchen. Eisen hast du aber echt erhöht, hast. Ja. Du bist gescheit drüber. Ich bin gescheit dran. Drüber. Du und kennst dich wirklich aus. Arsch wenig? Naja, es steht halt die Normwerte gleich daneben. Also. Was soll ich sagen? Also, es sieht man und es ist dann eh so irgendwie markiert meistens. Oder fett. Aber voll fein, kein Blut im Hahn. Kein Hahn? Kein Blut im Hahn. Keine Butter im Hahn. Butter im Hahn. Aber jetzt weißt du, in welchem Jahr du auf die Welt gekommen bist. Geboren worden bin ich. Bist du schon wirklich, wirklich alt? Ja, schau gar nicht auf, steht nicht dran bei mir. Ich finde, das sollte man dazu schreiben, wenn jemand noch gut ist. Aber gut erhalten, so ich glaube. Man sagt nicht der Befund, bitte. Gottes Name. Gut, aha. Das wären so nette Anmerkungen. Nein, die Ärztin hat gesagt, ich bin ein gesunder Bursch. Bursch, gell? Bursch hat es dich genannt. Mhm. Und dann hat sie geschaut, wann du auf die Welt gekommen bist. Junger Mann. Ich gehe ja demnächst in die Lehre wieder, offensichtlich. Echt? Was machst du? Na, ich mache jetzt mal einen Kurs Wirtschaftsinformatik. Erzählt der Lehrer. Na, er arbeitet mit einer Firma zusammen. Die machen in Wien so mit Schulen arbeiten sie jetzt. Die haben jetzt einen Auftrag abgeschossen. Projekt.at heißen die. Und die werden die nächsten 10 Jahre mit Whiteboards und so Zeugs versorgen. Mit was? Ja, weiß nicht, die neuen Tafeln, also wo man jetzt keine Kreide mehr braucht, sondern halt irgendein Pen oder wo so. Wo man so einen Marker hat. Nein, das sind Smartboards. Smartboards. Irgendwo. Wow, so wie im Fernsehen, ist so futuristisch, wo du nichts siehst, dass eine Glaswand ist und dann auf einmal ja, da steht der Yoda da und redet. Da schreiben sie immer die Formeln drauf, auf diese durchsichtigen, schreiben sie die Formeln drauf bei diesen Startups-Werbungen. Und sagt dann, ja, wer Interesse hat, sich beruflich neu zu orientieren, der möge mir eine Mail schicken und ich schicke das weiter. Ja. Und die sind dann bevorzugt von der Firma. Okay. Passiert nun meistens eh nie, dass sowas macht. Naja, schreibe dem das und krieg schon einen Anruf, Vorstellungsgespräch. Und hab dann aber erst im Nachhinein mitbekommen, dass das eigentlich eine Lehre ist. Wisst ihr was? Die? Elektronik. Oh ja, Elektronik. Wie du eine Lehre machst? Ich weiß es gar nicht, auswendig. Rechnen ist nicht so die Stärke. Ja. Mit 51 bin ich dann fertig. Also mit 51 bist du fertig. Dann stehe ich dem. Sieg ihr Alterslimit für Lehre? Nö. Nein, gibt's nicht. Voll fein. Nein, gibt's nicht. Schon eine zweite Lehre. Ja. Nein, wie der bei mir angerufen hat und einen Termin vereinbart hat, war aber gleich mit mir per Du. Ja. Ja. Wahrscheinlich wieder. Ja, gut, aber du gehst da als 18-Jähriger durch, wenn du mal gescheit rasierst und so. Ja, stimmt, weil ich einen ordentlichen Rauschans auf. Ich bin jetzt draufgekommen, dass ich mehr Geld in der Apotheken lasse als wie beim Wirten. Echt? Ich habe jetzt da für diese Sachen, ich war ja auch bei der Allergieambulanz, weil ich bin ja. Allergiker. Mhm. Was heißt denn Wespen auf Englisch? Wasp. Wasp? Ja. Bite. Stich. Stick. Sting. Was Sting? Sting heißt es. Allergy. Allergy, würde ich dazu sagen. Allergy. Allergy. Hal-hal. Halala. Halala. Jetzt haben wir schon den Sendungstitel. Hal-allergy. Na, und ja, klar, eine neue Spritzen. Tabletto, zwei verschiedene Tabletten, Spritzen. Und 22,80 Euro habe ich heute bei der Apotheke ausgegeben für diese Tropfen, für das Vitamin D und damit es passt mit die Wespen. Das ist jetzt die Links, oder die Rezeptgebühr? Genau. Schon viel Geld. Ne? Naja, das Präparat, ich meine, die Spritzen kostet 1.100 Euro, wenn es das so ist. Ne? Ja, ja. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Ne? Und, aber die hält schon länger? Die hält ein Jahr. Okay. Die Tabletten halten 2 bzw. 3 Jahre. Also, ja, man kann ja da sticken, das wäre nur schlimmer. Ja, sicher. Grauslich. Aber es ist halt auch traurig, wenn man das herumtrockt und dann nicht braucht. Das ja, stimmt, Droge. Das gehe ich immer. Die fertigen Spritzen tue ich dann immer in der U-Bahn verstecken. Na, schaut die Katze so komisch. Da läuft ein kleines Mückerl oder so irgendwas und jetzt ist sie ganz beschäftigt. Ich weiß ja nicht ganz genau, ob sie ihres Amtes walten soll. Das ist ja eigentlich auch immer so, dass wenn irgendwas passiert, ihr gern schaut, was da passiert ist. Schaulustig meinst du? Kommt drauf an. Ja, so Feuer schauen, Unfall schauen. Feier eher noch. Ja, also ich Rettungssachen also nicht, weil dann habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich müsste ich helfen. Ja. Aber eigentlich, naja, was denn schon. Also ich mache einen kurzen Glanz und schaue, brauchen sie es noch mich oder brauchen sie es mich nicht? Und dann bin ich immer sehr froh, wenn ich mir einreden kann, dass sie mich eh nicht brauchen. Normalerweise ist es immer umgekehrt. Man schaut immer, ob man eh nicht der Erste ist. Und dann geht man erst hin. Also ja, ich schaue schon, ob was braucht wird halt und... Ich sehe gerne eine Feier, nicht? Wenn ich wo eine Feier sehe und er da renne ich hin, weil ich hab das gern, wenn so die Leute umeinander stehen, schauen. Auch Unfälle, nicht? Wenn wo ein Unfall ist und die Leute, nicht? Da her schon, hey, da biegt einer, da liegt einer, schaut das Blut, nicht? Da renne ich hin, nicht? Da geh bin ich dort, weil ich bin hart, weil ich war beim Luftschutz. Ich habe viel gesehen. Außer Soko Donau wird von meiner Haustür gedreht. Hä? So Corona transportiert. Passiert das ab und zu? Nee, das ist jetzt passiert und es war super spannend. Vor oder hinter der Haustür? Sokotona ist so wie Kommissar Rex circa in der Liga. Eine extrem gute Sendung, glaube ich. Und die haben aufgeschlagen bei uns im Haus, dass Dreharbeiten sind. Vor 2 Wochen war das circa oder vor 1,5 Wochen. Also, man hat nicht viel gesehen. Stars waren auch keine da. Nur diese Doubles wahrscheinlich. Na doch, es waren diese Doubles, ja. Die, na, diese Lichtdoubles, ne? Es war ein Deutscher, mit der immer ausschaut, als hätte er ein Birdshaum auf. Na, der schaut immer so aus, als wären seine Haare nicht echt. Kommt mir vor. Ich suche jetzt einmal die Sokodona-Stars raus. Ich glaube nicht. Peter Alexander, aber ist ja der Österreicher gewesen. Der hat auch einen Pudel auf, gell? Der hat einen Pudel auf gehabt, ja. Das stimmt. Ja. Ist der schon tot, gell? Ja. Ist der tot, ja. Ich zeige euch da jetzt ein Foto. Der da. Darf kurz? Ich weiß, der schaut ein bisschen so aus wie der 10 Jahre gealtete Tom York. Alle unsympathisch. Naja, Schauspieler halt noch. Sie haben ja, ich habe ja nur zugeschaut. Also hast du nicht gezahlt gekriegt? Das war nicht in deiner Wohnung. Das war nicht in meiner Wohnung. Das wünscht man sich aber eh nicht, weil die machen alles kaputt. Ja. Das ist angeblich sehr, sehr schlecht. Schlechter Deal. Da, Helmut Bohatsch, der da. Bohatsch. Bohatsch? Den hat man gesehen. Weißt du, was ein Bohatsch ist? Das ist slowenisch, das heißt Reinling. In den Bohatschen. Nicht in den Bohatschen, Bohatscher. Bohatscher. Wir haben überlegt, ob wir abwechselnd in verschiedenen Outfits unten vorbeigehen und so Todesszenen nachspülen, damit wir mal vielleicht unser Potenzial erkennen. Wer ist denn wir? Wir, meine Nachbarin und ich, haben das kurz überlegt, haben uns dann doch nur für eine kurze Runde beim Bahnhof entschieden. Im Trenchcoat aber dann. Nur schauen, was los ist. Genau. Trenchcoat, Kopftuch und Sonnenbrille. Habt ihr euch das schon einmal überlegt, Komparse zu werden? Nein. Ganz kurz einmal. Wie überlegen wir das immer wieder? Warum, was spricht denn dagegen? Dass man lange wartet. Ich glaube auch, das ist das Problem. Also meine Nachbarin hat mal in einem Musikvideo mitgespielt und sie hat gesagt, es ist nur warten. Ja, eben, man wartet und dann macht man was und es gibt einen all-inklusiv Betrag. Ja. Und man bekommt Geld. Ja, eben. Und ist in einem Video drin und wird wahrscheinlich dann meistens rausgeschnitten. Und man ist dann nicht scharf, weil man nur hinten steht und blöd herum. Man ist nicht scharf. Aber man kriegt Kohle. Aber du sag einmal, bei dir im Hinterhof gibt es ja ein Vögelchen, oder? Zu deinem Geburtstag ist ein Vogel geschlüpft. Genau, ja. Erzähl einmal. Der hat, es ist eine Nebelkrähe, ein Nebelkrähenpärchen. Mhm. Und an meinem Geburtstag sind sie geschlüpft, die Babys. Die brüten so circa 20 Tage. Deswegen habe ich schon vermutet, dass sie circa zu meinem Geburtstag schlüpfen werden, weil die Mama Vogel und der Papa Vogel haben das Nest gebaut. Dann hat sie sehr brav gebrütet. Und die ich sitzt die ganze Zeit im sie Vogelnest. Sitzt im Nest und tut immer nur brüten. Und der Papa brüten, bringt das Ei behüten, wann komme ich hier raus? Ich halte das nicht aus. Singt sie die ganze Zeit, 20 Tage lang, die Nebelkrähe. Und ich habe der Nebelkrähe manchmal das Lied vorgesungen. Ich glaube, sie hat sich sehr gefreut. Sie hat aber nicht applaudiert am Ende. So. Allerdings. Und ich habe dann 3 Schnäbel gesehen, so nach oben gehen immer wieder. Das waren sicher die Babys. 3 Babys, genau. Und sie sitzt aber nicht die ganze Zeit, oder wahrscheinlich die meiste im Zeit. Nest. Und irgendwann einmal sind sie groß und dann werden sie verjagt von den genau, Eltern. Also es ist jetzt so, dass die Mutter wolltest wissen, ob sie immer dort gesessen ist. Also sie ist schon ziemlich immer dort gesessen, nur zwischendurch halt losgeflogen, um was Essen zu besorgen. Das macht nicht der Papa? Nein, der hat schon zwischendurch vorbeigeschaut, aber nicht so oft, finde ich. Mhm. Also ich würde mich da ein bisschen vernachlässigt fühlen, gell? Ja, solange das Geld kommt ins Konto. Mein Gott. Ist ja wurscht, kann ich allein nicht da sitzen. Nein, ich habe mir schon gedacht, ist schon ein Arschhocken. Ja. So im Nest sitzen und dann hat es geregnet, dann habe ich schon überlegt, also ein bisschen fühle ich mich auch verantwortlich für das Nest, dann wollte ich schon umkrallen in den Baum und dort so einen Regenschirm aufspannen über dem Nest, das wäre glaube ich, hätte ihnen schon gefallen. Mhm. Ja, dann sind sie geschlüpft, dann waren da die drei Babys und die Mama ist weiterhin oben gesessen, um sie warm zu halten. Das ist total nett. Und letzte Woche hat es dann so ein bisschen ein Problem gegeben, weil da sind die Eltern, die Kräheneltern am Nest gesessen und haben so reingeschaut, ganz seltsam und irgendwie verwirrt und es ist 2 Tage lang so gegangen und die Mutter drinnen herumgepickt und hat irgendwie so, es hat ein bisschen so ausgeschaut, als wären Kinder tot. Die Kinder tot, ja. Oh. Und dann war ich schon den Tränen nahe. Das kann man vorstellen. Und es ist jetzt so, dass ich eins gesehen habe. Und eins ist schon größer und der sitzt jetzt schon am Nest dran seit zwei Tagen und, das ist ein und schaut so ein bisschen aus. Nein, es ist eine Nebelkrähe auch. Ach, deswegen die Armschleife, die schwarze. und die, ich schätze mal, die anderen zwei haben es nicht, nicht überlebt. Fetzenschädel! War das jetzt zu so laut? Oh! Nee, das ist zu viel. Kannst du mir gerade, aber ich kann die letzte Stück. Ja, bitte. So besser? Nein, hier nicht. Titus! Nein! das war kein Scherz. Ist nicht mehr zu laut. Bisschen lauter. Ich hab da sicher Druckstollen am Ende und dann schmuck. Boah, deswegen klebe ich sie dann auf die Kopfhörer. Nee, ich kann. Prost, meine Damen und Herren. Meine bessere Hälfte. Hat er gesagt, das schmeckt wie Desinfektionsmittel. Mhm. Gin Tonic, ja. Ja, es gibt ja Leute, die finden sowas sehr, sehr erregend. Desinfektion. Parfum, das riecht wie Desinfektionsmittel. Ja. Mitte der 1990er Jahre haben sie ein Parfum gemacht, das hat nach Cash gerochen. Also es hat Cash geheißen, von Sabotage Records, das Label. Und sie haben halt so Duftstoffe, die in Farbe, in der Druckerfarbe von Geld drin sind, Alkohol. Ja, dann riecht man reich, oder? Dann redet man wie jemand, der reich ist, ja? Ja. Wie schaut das jetzt aus mit Verhütung? Hodenventil, ich sag noch Hodenventil, genau. Was Hodenventil? Es gibt, in der Süddeutschen hat es einen Zeitungsartikel gegeben. Okay, halt einmal das Ventil. Da geht es um Männerverhütung und das eine wäre so ein Gel, das man sich initiieren lässt. Wo? In den Penis. Wow. Wie vorne? Pernerst. Und das kommt irgendwie in den Samenleiter oder so. Und dann kommen die Spermien sozusagen nicht durch. Ist aber nicht hormonell. Muss man immer wieder auffrischen. Und hat bei Tierversuchen bei 11 von 12 funktioniert. Ratten. Ja. Ameisenbären wahrscheinlich. Ameisenbären. Die gruseligen Ameisenbären, die haben wir schon mal besprochen. Ja, die haben wir ja. Die haben wir schon besprochen. Das ist gruselig. Bei Kaninchen war das. Und das Hodenventil ist jetzt wieder was anderes. Und das Hodenventil ist das zweite. Das Hodenventil schaut so aus. Darf ich ganz kurz was zu Kaninchen sagen? Ja. Und zwar, wir haben in der Schule vor zwei Jahren die gestützte Pädagogik gehabt und da ist es im Prinzip, läuft es auf das aus, dass halt eine Frau, die hat halt viele Viecher und die kommt mit den Viechern und wir schauen uns das an und streicheln sie. Jedenfalls hat sie kleine Hasen gehabt, aha, junge Kaninchen, gell? Und die sind gewachsen. Und nachdem sie gewachsen sind, sind sie draufgekommen, also sie hat gedacht, sie hat ein Männchen und zwei Weibchen gekriegt. Und deswegen hat sie nur das eine Männchen kastriert und dann sind sie aber im Nachhinein draufgekommen, dass es doch zwei Männchen und ein Weibchen gibt. Und sie sind halt draufgekommen, weil das Weibchen ist schwanger geworden. Und ich habe das halt meinen Schülern erzählt, weil ich habe die halt wieder getroffen und dann hat sie mir die Geschichte erzählt. Gell? Und dann fange ich an. Und dann reden wir halt so ein bisschen und sagen, ja, was passiert denn, wenn ein Männchenkaninchen und ein Weibchenkaninchen zusammenkommen? Was kommt denn da heraus? Das sagt der Schüler. Ja. Meerschweinchen. Meerschweinchen. Oh Gott, das ist voll nett. Du hast total abgekickt. Ja, süß, adorable. Wir haben ja vorhin von Bären geredet. Das habe ich mal irgendwo gehört, dass die Eisbären jetzt noch weiter runterkommen. Wegen den fehlenden Eisbergen. Und sie tanzen mit Braunbären paaren. Echt? Kommen dann Koalas raus, oder? Oder auch Meerschweinchen. Leute, mit braun und weiß ist. Panda. Beige. Beigebären. Ja, oder so wie Kühe, so gefleckert. Ich wünsche einen Brunschau Ortelrahmen für die Beigebären. Das Hodenventil ist von einem Tischler erfunden worden. Von dem habe ich, glaube ich, wirklich gehört. Ja. Auf bimac.com kann man sich das anschauen. Bimac. Und er ist im Moment der Einzige, der das Hodenventil trägt. Und es ist voll lustig, weil das ist wie ein Kippschalter, wo man an seinen Hoden greift, das ein- oder ausschaltet und der schickt Spermien durch oder nicht. Geil. Ach so, ein Kippschalter. Also du kannst das selbst steuern. Aha. Spermien oder Ejakulat? Ejakulat, glaube ich, generell. Generell. Weil ich glaube nicht, dass er nur die Spermien außer... Das sind die Spermien in den Bragen. Genau, ja. Genau, ja. Ejakulat fortdurch. Genau. Oder es ist an dem Schleim, wo die Spermien ins Ejakulat kommen. Greifst du mir da bitte ins Team? You're in my way. Ihr greift mir da einfach schon in die Schüssel rein. Und generell stellt sich für mich halt die Frage als Frau, inwiefern ich dem Mann halt trauen würde. Ja, dass er wirklich umschaltet. Dass er wirklich umschaltet, vor allem was er irgendwann einmal in welche Richtung er umschaltet. Warte, klick, klack. Weil kommt man, spürt man, also das spürt man ja drinnen, das muss auch extrem das Gefühl sein. Aber wenn der besonders erregt ist, nicht, dass ihm da was explodiert, weil er nicht. Ne? Ja, man weiß es ja, nicht. Ja, was ist, wenn du so eine extreme Stellung hast und dann aus Versehen zwickst wieder um das Schalter? Ja, eben. Den Platz der Samenleiter. Ja, und wie ist es mit dem Radl fahren? Mit dem Radl? Ja, wo hat er denn den Schalter? An der Seite, oder? Das weiß ich nicht. Also vielleicht oben. Ich habe das Video auch nicht angeschaut, weil ich mich ein bisschen gefürchtet. Das wird so ein Ring sein. Da steht da Invest, nicht Incest, gell? Ah, du kannst, ja genau, du kannst da... Was, ist das ein Crowdfunding, oder was? Genau, er sucht über seine Plattform halt, sucht er Geld. Ja, aber er hat 1000 Facebook-Freunde, das ist eher wenig. Oh. Und er hat 900 Männer angeblich, die das probieren würden. Aber diese Webseite sieht sehr, sehr professional aus. Das sieht irgendwie aus wie ein Koffer. Was, ein veganer Hoden? Was der für glückliche Menschen auf seinem Ding setzt. Ja. Ja. Er weiß, keine Kinder haben. Schau, wie glücklich die sind. Ja. Ja, vielleicht gibt es auch ein Ventil fürs Furzen. Dass sie deswegen so glücklich sind, weil die Partner nicht mehr furzen können. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Und was gibt es sonst noch für eine anderen Verhütungsmöglichkeit? Nein, und also die zwei sind in dem Artikel vorgekommen. Und die Frage ist halt schon, oder? Also Hodenventil oder Spritze in dem Penis, ha? Genau, das eine wäre Operation und das andere. Ja, aber es ist das einzige, also neben dem Kondom halt das einzige, was die Männer sozusagen. Ja, was ist mit der viel zitierten Pille für einen Mann? Ja, ich weiß es nicht. Ja, aber Geschlechtskrankheiten bringt eigentlich nur Präservativ aus. Ja. Oder wir machen es so wie die Mann macht es so nicht wir drei. Wie die katholische Kirche. Viele Kinder mit möglichst wenig Geschlechtsverkehr. Achso, da muss man. Zusammen in der Woche hat der Luther gesagt, darf der Mann. Onanieren? Na, wollen. Viermal onanieren. Wollen oder darf er? Und du hast ein günstiges, niedrigeres Prostatakrebsrisiko. Mindestens viermal musst in der Woche. Ab da auch in der Woche, okay. Ja, stimmt, das war vor kurzem. Kein Problem, oder? In Google Facts ist gestanden. Google Facts? Ja, das ist ein Twitter-Kanal, den hat der Fetzerschädel abonniert. Ah. Ja, ich hab das irgendwo anders gelesen. Wir können ja total viel kommunizieren mit Twitter-Leuten. Ja. Ich habe halt übrigens schon wieder jemanden gesehen, der sich diesmal bei der Bushaltestelle den Nägel geschnitten hat. Was ist mit den Leuten los? Der Nagelzwicker? Nee. Aber bei der Bushaltestelle, ich finde das irgendwie. Oder mit dem Taschenmesser? Nein, schon mit der Nagelzwicker. Das ist schon was sehr Privates. Ich finde auch, also Nägel schneiden, das tue ich nicht einmal von meiner Freundin. Sind die Zehennägel? Nein, nicht die Zahnnägel, nicht schon die Fingernägel, aber der wegen. Also ich habe ja irgendwann mal die Theorie gehabt, eigentlich mehr zum Spaß, vor meinem Ex-Freund, dem habe ich das gesagt, naja, wenn man voreinander die Nägel schneidet, dann ist das vorbei. Wie, dann ist es vorbei? Oh, ja, mit der Beziehung und zwei Tage später Schluss gemacht. Hat er die Nägel geschnitten? Nachdem ich vorher am Nägel geschnitten habe. Ja, aber du hast es ja herausgefordert. Ich habe es herausgefordert. Du hast übrigens das Mikrofon schon wieder herunten am Busen. Hör zu, mein Körper ist nicht dafür geschaffen, für dieses Mikrofon. Ja, das ich werde unter es die Ohren. Ich werde es einfach auf heiß klebern. Auf die Links. Dann du hast einfach an unsere Ohren tackern, passt. Nein, auf die. Warum hast du eigentlich ein neues Equipment besorgt? Weil hat mir gezahlt. Gezahlt? Ich wollte es haben. Ich habe mir gedacht, ich probiere es aus. Fettenschädel! Ich habe es nicht notwendig, mich von ein paar Lausbuben so behandeln zu lassen. Hast du eigentlich als Kind Läuse gehabt? Ich sicher irgendwann einmal, ja. Haben wir Läuse gehabt? Hast du nie Läuse gehabt? Ich kenne den Unterschied zwischen Flöhe und Läuse nicht. Insofern also die Läuse sind die Kopftiere. Am Kopf. Aha. Die sind so naja, wie groß sind die springen? Ganz winzig. Nein, springen sind die Flöhe springen. Ah, dann Flöhe springen. Flöhe. Die kommen vom Hund, oder? Ja, von, oder vom Flohmarkt. Ich habe es vom Flohmarkt gehabt. Ah, vom Flohmarkt? Mhm. Ja, kriegt man sie immer im Sonderangebot. In einem Sackerl. Haben wir nicht schon mal drüber geredet, über meine Flohgeschichte? Nein. Ihr kennt meine Flohgeschichte noch nicht? Wir kennen deine Flohgeschichte nicht. Go for it. Geh jetzt raus. Die Mama sollte es nicht hören, weil das war ja damals schon peinlich. Wir haben bei meiner Oma gewohnt. Mhm. Mama, Papa, Bruder und ich. Wo denn? Weil der Opa gestorben ist. In Mülldorf bei Vollbach. Ah, Deutschland Great ist so dialektisch. Deswegen Bali so. Und mein lieber Bruder und ich waren am Flohmarkt, beziehungsweise am Tag, bevor der Flohmarkt angefangen hat, wo alles nur so herumgestanden ist, in der Mehrzweckhalle Mülldorf. Also vor der Mehrzweckhalle Mülldorf, und dort war ein Auto, ein selbstgebautes, so wie ein Go-Kart so ähnlich, eher zum Rutschen. Also man hat es hat jetzt keinen Antrieb oder so gehabt, man hat einen Berg runterfahren können damit, und sonst haben wir uns durch die Gegend geschoben mit dem eigentlich. Und das hat so einen Fettelsitz gehabt, was wir total schick gefunden haben. Wow. Weil wenn man da drinnen gesessen ist in einem weißen Fettelsitz, das war schon... Das haben wir einmal gewünscht, schon so mit 25 oder so ein Fettelsitz, Fell-Lenkrad, Zebra-Sitz, Zebra-Design, ah schön, im Auto... Ganz toll. Super, super fancy haben wir das gefunden. Okay. Aber wir waren 5 und 6 Jahre alt. Na gut. Und haben das Auto uns geschnappt und mitgenommen und sind mit dem gefahren, und irgendwann einmal haben wir am ganzen Körper rote Punkte gehabt, genau. Oh. Hm. Und daraufhin hat die Mama halt gedacht, wir haben alles Mögliche, ich glaube, an irgendwelche Kinderkrankheiten hat sie gedacht und so. Und ist dann zum Arzt mit uns, und der Arzt hat gesagt, ja, muss ich Ihnen sagen. Das sind Flöhe. Und die Mama hat sie wahnsinnig geniert mit uns. Und wir haben das aber als Kinder total lustig gefunden. Das heißt, alle, die uns besuchen gekommen sind und so. Wir haben zu denen Flöhe. Haben wir gesagt, wir haben Flöhe vom Flohmarkt. Und die Mama hat das nicht so toll gefunden. Und ich habe nochmal in meinem Leben Flöhe gehabt. Echt? Nämlich von meiner lieben ehemaligen Mitbewohnerin, die ihre Babykatze mitgebracht hat, die anscheinend Flöhe gehabt hat. Echt, Katzenflöhe gehen auf Menschen? Und die gehen auf Menschen, also Tierflöhe gehen auf Menschen. Ich habe mal gehört, wenn sie sterben. Na, wenn kein Tier mehr da ist. Ja. Wenn der Körper kalt wird, dann verlassen sie den Körper. Genau, und wenn die aber abfallen, so wie, also die Katze ist halt einfach, die Babykatze ist einfach bei mir auf der Couch gewesen. Und anscheinend sind da halt die Flöhe abgefallen, weil wenn die Katzen uns wiederkommen, dann werden sie halt eh auf sie zurückgekupft. Und die Mitbewohnerin ist dann, ich habe damals in Graz gewohnt, nach Wien gefahren, immer wieder zu ihren Eltern, hat das Babykatzel mitgehabt, und ich bin mit den Flöhen daheim gesessen. Und irgendwann einmal, wenn die Flöhe halt nichts zum Jausen haben, dann jausen sie halt mich. Wow. Und deswegen haben sie mich dann gebissen. Und das war wirklich, also das war die unlustigste Zeit in meinem Leben, weil das war wirklich ein Horror, die loszuwerden. Das denke ich mal. Weil das ist nicht hast so einfach. Hast du nicht einfach die Couch ausgeschmissen beim Fenster und angezündet? Hätte ich gern gemacht, aber man weiß eben nicht, ob es nicht noch irgendwo sind. Das heißt, ja, alles, was aus Textil ist und man nicht mit einem Kercher abspitzen genau. kann. Und ich habe einfach die Angst gehabt, dass wenn ich mich jetzt in mein Bett lege, das ein Hochbett war und ich entfernt von der Couch war, dass ich ja selbst an mir auch irgendwo Flöhe habe vielleicht, und dass ich dann das komplette Bett auch infiziere. Das heißt, ich habe halt dann trotzdem weiterhin auf der Couch geschlafen, weil ich halt wirklich Angst gehabt habe, dass ich das Ganze... In Gottes Namen, du hast auf der Flo-Couch geschlafen? Ich habe auf der Flo-Couch geschlafen, war aber eh sofort bei so einem... Habe halt so Flohgift gekauft und alles Mögliche. Habe versucht, das Ganze so loszuwerden. Nachdem das gar nicht funktioniert hat, habe ich dann ich wollte halt keine so chemische Bomben zünden. Mhm. Bin dann aber draufgekommen, dass das Einzige ist. Wie ist es mit dem Staubsaugen? Man kennt das aus der früheren Nifisk-Werbung. Wir sind verstaubt, die Staubsaugerfirma Nilfisk hat damit Werbung gemacht, dass die Läuse aus dem Boden, aus dem echt, weißt du, Teppich raussaugt. Ja, also ich habe Staub gesagt, ich habe gewischt alles natürlich, aber es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich so Chemiebomben gekauft, die du halt, und wenn's, also die Wohnung war über 110 Quadratmeter die ganze, das heißt, wir haben halt wirklich alles bebomben müssen. Die Mitbewohnerin ist damals ausgezogen eben, Katze war weg. Hm. Dann, und ich bin immer noch auf den Flöhen gesessen. Was ist, wenn es da einfach an Hosen oder andere kotzt? So ja, genau. Mal so, guck mal vorbei mit deinem Hund. Dann hat der Flöhe und ich nicht mehr. Ich habe mich natürlich fürchterlich geniert in der Arbeit. Ich habe gedacht, oh Gott, vielleicht verbreite ich die dann weiter oder so. Und dann habe ich die Bombe gezündet. Da muss man dann halt alles abdecken, die ganzen essbaren Sachen irgendwie einpacken. Und das ist, man muss alle Fenster zumachen, man muss halt alles irgendwie abdecken, beziehungsweise ich habe einfach die ganze Kleidung dann durchgewaschen. Ja. Danach war sie vorher nicht, weil ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt vorher alles einpacke, wenn da noch irgendwo ein Floh drinnen ist, dann ist es auch blöd, dann packe ich ein Floh mit ein und dann habe ich das Ganze nachher wieder. Und das, und die Bombe stellst einfach in der Mitte vom Zimmer hin, druckst drauf und gehst aus der Wohnung raus. Lass das 24 Stunden einwirken. Okay. Und kommst dann wieder in die Wohnung, lüftest dann halt und dann sollte alles tot sein. Mhm. Und das habe ich am 23. Dezember gemacht und bin in die Therme gefahren. Nämlich am 23. in der Früh gezündet, in die Therme gefahren, heimgekommen und geputzt. Alles. Und dann hat's. Also es war wirklich grausig halt, weil die sind wirklich auf der Couch, aus das Hupfen gesehen, ganz viele. Ah. Und die vermehren sich anscheinend relativ schnell. Gerne, und ich hab, ja. Gut. Die brauchen sicher nur ein paar Bluttropfen. Und ja, und dann habe ich eh dort in der Couch drinnen, in das so Bettkasten unten drinnen, da habe ich halt das Pulver gestreut. Und also 24 Stunden lang einwirken lassen? Einwirken lassen und dann am Weihnachtstag bist du dann zurückgekommen und am 23. am Abend bin ich zurückgekommen. Da habe ich, glaube ich, aber nicht daheim geschlafen. Da habe ich nur gelüftet, glaube ich. Und am 24. in der Früh habe ich Wohnung geputzt, sozusagen, nicht, weil da war niemand da. Nicht nur mal so prophylaktisch mit Weihrauch durchgegangen, weil nein, da habe ich einfach nur meine Sachen, weil die andere Mitbewohnerin war nicht daheim und die eine war ich schon ausgezogen. Ja. Und habe halt gedacht, dass das die beste Idee ist, das zu dem Zeitpunkt zu machen. Das ist Geschichte. Wir haben jetzt gerade ein Mottenproblem. Motten? Ja. Motten, ja klar. Hier in diesem Raum? Ja, in der Wohnung. Ganz, ganz schlimm. So Lebensmittelmotten? Ja, Kleidermotten, leider. Lebensmittelmotten sind ja sehr, sehr. Ja, aber nein, das finde ich jetzt nicht so tragisch, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Schmeißt einfach alles Essen weg. Genau, ja. Fangst du nochmal von vorne an. Ja, genau. Sozusagen. Aber wenn du Kleidermotten hast, boah, weißt du, das ist wirklich schwierig. Kaschmir-Pullover drin. Ich meine nicht, dass ich Kaschmir-Pullover hätte, gell, aber nehmen wir mal an, ich habe einen Kaschmir-Pullover. Wir haben jetzt und den Fellmantel. Ja, genau, mein Pelzmantel. Wir sind jetzt schon so verzweifelt, dass wir uns sogar Schlupfwespen gekauft haben. Schlupfwespen? Echt? Ja, das ist Schweinsteier, also es ist wirklich Schweinsteier. Und wenn die Viecher das nicht umbringen oder was, das sind halt so kleine, also wirklich kleine Viecher, kleine Viecher. Und die fressen Motteneier. Ah. Okay, wo sind die? Die Motteneier? Nein, die Schlupfwespen. Ich zeige dir dann noch nicht. Ja. Und lass du den nur zu gewissen Zeiten ausfliegen, oder was? Ja. Hast du den am Gefäß? Das ist out of control. Nein, nein. Hört zu. Da haben wir bestellt im Internet. Ja? Weißt du, weil im Internet, im Neuland gibt es alles. Nicht nur Pornos, sondern auch Schlupfwespen. Ja. Und dann kriegst du zugeschickt aus Deutschland einen Brief. Und da ist Bubble Wrap drin und in dem sind dann vier Kärtchen, wo so kleine Viecher rumkrabbeln, aber wirklich ganz klein. Und die hängst dann dahin, wo du glaubst, dass du Motten hast, also da, wo du halt deine Textilien hast. Ja. Und die gehen außer und fressen die Motteneier. Jetzt hast du natürlich das Problem, dass sie nur die Motteneier fressen und nicht die lebenden Motten, weil die lebenden Motten legen ja wieder Eier. Das heißt, du musst so lange warten praktisch und so lange Schlupfwespen nachlegen, bis die erste Mottengeneration tot ist und alle Motteneier gefressen sind. Verstehe. Ja. Und wie lange leben diese Schlupfwespen? Ja, ich glaube, wir kriegen jetzt dann alle 3 Wochen kriegen wir, glaube ich, neue Briefe, die müssen wir dann wieder aufhängen. Okay. Und dann, glaube ich, 4 oder 5 Mal kriegen wir Post sozusagen. Und dann ist das, sollte das gefressen sein, praktisch. Okay. Das Mottenproblem. Ja, das ist echt arg. Weißt, das ist halt nämlich echt das Problem, weil die Momo graust sich extrem vor Motten. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Das sind halt schon ein bisschen garstige Viecher. Ja, ich finde es auch nicht so klasse. Und ich habe vor kurzem bei mir auch irgendwo eine herumfliegen gesehen Und dann habe ich halt diese Mottenfallen gleich aufgehängt. Also ich habe jetzt keine mehr da gesehen. Da würde ich aufpassen. Ja. Wenn du die Mottenfallen, weil das ist glaube ich auch ein bisschen das Problem von uns gewesen, wenn du diese Pheromon-Mottenfallen hast, ja, dann, und du hast das Fenster offen, ja, dann lockst du Motten an, ja, die durchs Fenster reinkommen. Ja. Weil das sind halt. Das ist so wie das Bierglas im Garten, gegen die Schnecken. Wahrscheinlich. Da kommt, das lockt auch die Schnecken an. Ja. Da ist es fast geschickter, du nimmst wirklich einen Lavendelpolster. Ja. Also ich habe ein Lavendel-Zeig's auch. Da sitzt jetzt meine Katze immer drauf. Die taugt sich voll rein. Ja. Die müssen wir über Katzendrogen als nächstes reden. Auf dem Lavendelpolster, da sitzt sie immer drauf und das ist ein ganz kleines, so 5x5 cm. Und auf dem Busch, da sitzt es drauf, das taugt ihr auch voll. Und. Komisch, findet ihr das angenehm, diesen Geruch von Lavendel? Lavendel ist furchtbar. Ganz nett, ja. Echt? Nein, das ist in Ordnung, boah, ja. Mir erinnert das immer an Krankheit Kamillentee, so in die Richtung. Echt? Okay. Krankheit Kamillentee. Ja. Nein, und ich habe in meinem Fenster sowieso ein Gitter drinnen, so ein Insektengitter, ein Katzengitter sozusagen, okay, damit die nicht ausfliegen. Das heißt, da kommen sie nicht rein, weil ich mache die Fenster hauptsächlich auf. Obwohl ich habe jetzt zum Beispiel daheim Fenster gekippt, wo keine. Ja, das ist kippen ist ja problematisch. Ja. Warum? Ich habe jetzt zum Beispiel da bei dieser, also da bei unserer Jalousien. Jalousien, da habe ich so Knoten reingemacht, dass die Joko sich nicht erhängen kann da. Ja, aus Versehen. So, glaubst du, der hängt. Ja, du hast mir das erzählt, gell? Der Kerstin, ihr Kader hat sich so umgebracht. Nein, ist ausgeflogen aus dem dritten Stock. Aber ich kenne jemanden, dessen Kater sich stranguliert hat. Wo sein Kater sich mit in der Lichterkette blinken zu Tode gekommen ist. Ja, wer hat mir das? Ja, das war die Kerstin, ja, genau, ja. Und das war aber stranguliert und nicht durch Stromschlag wegen einer Reinleistung. So. Aber das war, weil der war auch schon alt. Der wollte aber, gell? Ja, der war schon sehr alt. Nein, ich habe gekippt, aber nur die Oberlichter. Ach so, ich muss nicht aufgekommen, also sonst tue ich nicht kippen, habe ich Angst. Ich habe mal im Garten eine Katze gesehen, die hat den Kopf in einer leeren Konserve drin gehabt und immer rausgebracht. Oje, das ist auch nicht so einfach, weil du musst dann den Kopf rausziehen und du hast aber diese die Perforierung, die scharfe Kante, genau. Ja. Mhm. Ich meine, wenn du es siehst, geht es eh, ne? Aber sonst stirbt es die Katze. Wahrscheinlich, ja. Das stickt oder sonst was. Naja, kann ja nicht essen und das stickt vermutlich. Mhm. Ja, oder freckt einfach so. Ach, schlimm heißt. Mhm. Aber gehen wir zu was Netten. Drogen, ja, die Katzen nehmen. Biene, deine Katzen, stehen die auf Minze? Mhm. Katzenminze? Ja. Ich habe mal als Teenager so Katzenminze gekauft, weil ich glaubt habe, das machen wir auch heute. In einem Städtner Bahnhof. Da war ich schon Oh, voll gutes Knochen. Ich bin aber kein Städtner. Nein, wie noch immer nicht. Zwettler Bahnhof, ja. Nein, aber man kann ja nicht, die Drogen kann man ja nicht am eigenen Bahnhof kaufen. Muss man mal sagen. Zwettler Bahnhof gibt es aber keine Drogen, da gibt es nur Präservative. Okay. Hey, aber deswegen war ich Viertlerfest. Was denn? Du, das wollte ich jetzt fragen, als ich in Österreich habe. Mhm. Das ist Weinviertel, Waldviertel, Industrieviertel und Mostviertel, oder? Schon Mostviertel, ja? Ja, richtig. Links unten ist Mostviertel. Ja. Ja. Alles, was unterhalb von St. Pölten ist, ist Mostviertel. Unterhalb ist, ja, und da Wiener Neustadt ist Industrie, wenn ich mich nicht weiß. Ja, genau, passt. Mhm. Dann habe ich das eh richtig gesagt. Und das Einzige, wo ich jemals war, ist das Mostviertel, glaube ich. Das, was? Ist das Mostviertel. Ah, wirklich? Warst du nie im Waldviertel? Ich war noch nie im Waldviertel, ne? Machen wir mal einen Ausflug. Das ist voll schön. Ich kaufe mir jetzt die fucking Niederösterreich-Karte. Ja, aber wieso? Warum nicht? Ja, was kannst du damit machen? Oh, war voll because viel. I can. Because I can, ne? Du kriegst voll viel Eintritte und so. Ja, ja. Und außerdem, weißt du, ich habe ja vom Ort, er hat gesagt, ich darf nicht mehr bergab gehen. Oder ich sollte nicht so viel bergab gehen, zumindest das nächste halbe Jahr. Die Racks runterfahren? Exakt, die Racks aufklettern. Aufhören hat gesagt, ist super geil und voll okay. Ja. Aber ist ein Schaß, weil dann versechsfacht sich dein Körpergewicht. Ja. Das ist günstig. Ich habe nämlich eine Talfahrt bei der Racks noch. Eben. Gut. Und aufgehen, mit der Racks runterfahren und den Schneeberg habe ich auch drinnen. Und die kosten Bade zum Einzelfahrt 25 Euro sowas. Salamanderbahn ist teuer. Eben. Und mit der Niederösterreich-Karte habe ich es aber dabei. Das heißt, wenn ich die zwei Sachen mache, habe ich sie schon wieder herinnen und kann praktisch umsonst im Tierpark Heidenreichstein. In Heidenreichstein steht ein Flugzeug, ein Lokal, im Gasthaus. Den luftgesächten Fahrer können wir uns anschauen. Den kenne ich jetzt aber nicht, der ist am Städten irgendwo. Wer ist ein luftgesächter Fahrer? Ja, ein Toter, der Josef Hader kennt. Ja. Der schaut aus wie frisch tot, ist aber schon ewig lang. In am Städten gibt es ein Flugzeug, da ist ein Lokal drinnen. Ja, kann ich, also bitte. Das aber am Freitag gehe ich mit einem Bekannten auf den Schneeberg. Am Freitag bin ich da, geh auf. Freitag, wie er kann es Oh, machen wir mal einen Wanderausflug jetzt öffentlich da. Ins Waldviertel. Ins Waldviertel wandern. Das hätte man eh schon oft. Wandern mit euren Podcasts. An dem Tag, an dem du Geburtstag gehabt hast, hast du verschickt Salbach, Bild, Kino, Salbach. Kino. Achso, die breiten Breitenspiele. In Salbach. Ja, genau, das müssen wir nachher noch reden. Vielleicht macht man ja so eine Liste und die tun wir dann langsam abarbeiten. Und das Kino, das ist auf jeden Fall total lustig. Weil wir sehen uns ohnehin nur einmal im Monat. Das ist tragisch und das werden wir jetzt ändern. Und die werde ich jetzt dann erzählen vom Kino, weil das war nämlich wirklich, wirklich lustig. Du bist im Kino gewesen, hast du den Film angeschaut? Ich bin im Kino gewesen, ich habe mir angeschaut, Wenn du wüsstest, die Schöne ist hier, hieß. Mhm. War ein sehr lustiger Film. Ma, die Mama. Und er war deswegen gut, weil die haben echt kärntnerisch geredet. Das ist nicht so einfach, glaube ich. Weil mir ist es zum Beispiel bei Bad Luck, das war echt schlecht. Ja. Also wenn Steirer einen Film mit in Kärnten machen, dann sollen sie gleich, weißt du, da kann man ja jeden fragen. Ja. Die Tatwaffe, Wurftat oder irgendwas. Scheiße. Und na, aber das Kino war total lustig, wir sind halt reingegangen, gell? Mhm. Und da war keiner. Oh ja. Und von hinten haben wir so das Universum gehört, das gerade angefangen hat. Und dann hat sich eine alte Dame zu uns bewegt und gefragt, ob wir uns den Film anschauen wollen. Und ich habe gesagt, ja. Haben wir zwei Karten gekauft, eine Dose Gambrinus. Und Gambrinus ist kein schlechtes Bier. Bin nein, so Festivalbier. Das ist kein schlechtes Bier. Also echt. Das haben wir immer bei den Festivals gehabt. Und Erdnüsschen habe ich gekauft. Und eine Flasche Mineralwasser. Also wir haben eh total konsumiert. Und dann hat sie den Hörer abgehoben vom Telefon, hat eine kurze Nummer, also wahrscheinlich im Haus oben. Hermann, Projektor! Wir spielen heute, hat sie gesagt. Weil zwei Leute ins Kino gekommen sind, gell? Und dann hab ich gedacht, hey, voll cool, Alter, Privatvorstellung, gell? Diesmal war auch schon mal passiert. Und dann sind leider noch zwei gekommen, also noch ein Pärchen. Und das war echt, wir wären wieder alleine im Kino so gewesen. Cool. Das heißt, da gehen wir jetzt wieder hin. Mhm. Und ich meine, das ist ein schönes Kino. Total arschloch unbequem. Also die Sitz. Oh warte, Sitz wahrscheinlich. Ja, naja, sie können sich einen Polster mitnehmen. Aber der Polster bringt es halt nichts, ganz ehrlich. Weil das halt einfach. Darf man zwei mitnehmen? Das nächste Mal nehme ich auf jeden Fall. Das ist so ein Programmkino und die spielen eher so. Ja. So. Die spielen Stummfilme. Was aber total cool ist, was ich echt geil finde, und das werde ich auf jeden Fall machen, die haben Stummfilme mit Live-Klavier. Die okay. Ich habe mal im Metro-Kino habe ich dazu muss man Leiter tragen. Metropolis gesehen mit elektronischer Musik. Geil. Das war sehr stark. Also wirklich eine gute Idee, sage ich jetzt. Ja, sowas machen wir. Wir werden uns eine Liste erstellen, da schreiben wir dann drauf, was jeder machen möchte. Leise zu kauen, weißt. Und was kann man im Waldviertel gut machen? Ja, wir können mal Exkursion nach Gmünd. Ja. Wackerstein, Gmünd. Ich werde mit meiner Tante reden, die ist die Ärztin in Fittis. Die macht die tut sicher Schnitzelbock, wenn wir sagen gekommen. Fittis? Die Ärztin? Mhm. Ich will. Gell? Ja, ich will. Dann tun wir ein bisschen, dann tun wir zuerst ein bisschen durchs Waldviertel wandern, gehen wir dann zu ihr Mittagessen und dann am Nachmittag wandern wir weiter oder wir bleiben einfach. Ja. Ja. Können wir dann mit deinem Auto fahren, Titus? Ah, ja, du hast eh ein Auto, ist eh perfekt. Ja, ein super Auto, ja. Ja. Das ist fahren wir du, mit was, was wir nochmal machen könnten? Ja. Meine Cousine arbeitet jetzt den ganzen Sommer noch im Gseis. Wo ist das? Im Gesäuse. Ah, das ist aber nicht in Niederösterreich, oder? Nein, das ist in der Steiermark und das ist so Naturschutz-Dingsbums Park und sie arbeitet dort und macht uns sicher eine coole Tour, wenn super. Wir wollen. Oh. Das wäre cool, oder? Ja, das wäre cool. Mhm. Wie lange arbeitet sie noch im Gseis? Bis September, glaube ich. Na, das geht ja aus. Dann, was weißt du, dann ist Schnee, dann kommt man nicht mehr dorthin. Schloss Rosenhof halt mein. Was Schloss? Was? Freimaurerschloss. Da. Ja, super. Magische Orte. Volksfeste. Oh, Volksfest. Immer. Wir haben jetzt gerade vergangenes Wochenende. Hast du jemanden gehabt, der auf dem Mittelalterfest mit dir war? Was? Hast du gebackene Mäuse gegessen und Wein? Mit. Ich habe beim Mittelalterfest sogar mitgearbeitet und geholfen, weil seine Familie dort einen Stand gehabt hat. Arsenal oder was? Nein. Da waren wir nur zu Besuch. Mittelalterfest in Burgstall. Burgstall. Und das ist eines der schönsten Mittelalterfeste angeblich. Das ist im Winter. Und ich war noch nicht so oft auf Mittelalterfesten, aber das ist jetzt nicht so mein Ding, aber das hat mir wirklich gut gefallen, weil das war am Abend voll nett, weil halt wirklich alle in ihren selbstbauten Zelten gesessen sind und dort halt da sind so, was das, so Wikinger zusammengesessen, so hat das ausgeschaut. Ja, mit den Hörnern. So, mit Hörnern, so Riesenmänner. Männer von Flake. Genau, mit Bord, so wie ich es mag. Das war wie so immer. Das ist der Fred Feuerstein. Das ist der Fred Feuerstein. Das hat ja Nachhörner so, gehabt. Ja. Mit keinem Bord gehabt. Hörner. Also Hörner hat er gehabt, ja, das stimmt. Ja, und das war eigentlich ganz nett und so Fackelzeugs und apropos so. Apropos Hörner. Entschuldigung. Ja, genau. Das singt man jetzt an dem Radio halt nicht, weil das halt doch nur ein Audio-Medium ist, aber den, ich mache jetzt gerade die Metal-Finger, gell? Mhm. Und ich habe das immer, ich mache das gerne auf Fotos, weil ich habe ja tief in meinem Herzen stehe auf verzerrte Gitarren und laute Schlagzeuge. Und ich bin jetzt. Du machst das auf Fotos immer? Ja, so wie die ganzen Kinder so machen. Ja, die ganzen Kinder machen es so und ich mache auch so. Und ich bin jetzt draufgekommen, in der Türkei machen das die Nazis. Das ist der türkische Hitlergruß. Ah, wirklich? Ja, das sind die der Wolfsgruß ist das. Der okay. Wolf? In Italien hast du es ja, ich habe mit deiner Frau intimen Verkehr gehabt. Lupo. Mhm. Ah, okay. Lupo hast du auf Italiener. Lupo Alberto. Nein, das hast du gehört. Also ich hab dir Hörner ja. aufgesetzt und mit deiner Frau. Oder? Mich getroffen. Das machst du gerne auf Fotos. Ja, ich glaube, glaub, ihr kennt ja die Westside zu machen. Da. Für Westkärnten. Aber das ist ja der Herr Hartkern macht permanent Selfies von sich, wo er einen no Lupo macht. Ja, den Lupo. Das ist arg, oder? Ich meine, auf einmal kommst du drauf, das, was du machst, ist ein Nazi-Scheiß. Ja. Ich hab jetzt, wo es das im Podcast ist. 2000 herum ist Primus Scream, hat ein neues Album herausgebracht. Das Single hat geheißen Swastika Eyes. So. Und ich habe damals nicht gewusst, was Swastika heißt. Und ich habe das immer herumgesungen. Swastika Eyes. Du bist ein Primus Scream Fan? Ja, die haben jetzt wieder ein Album rausgebracht, aber mir gefällt es nicht besonders. Aber das ist eine super Band. Was ist eigentlich mit der Proleten-Passion? Tut's alle ah ja. Ich habe leider kein Geld mehr für solche Sachen. Wann hast du Geburtstag? Silvester. Was? Ah ja, Silvester, nein, das ist noch lange. Das ist noch lange. Nein, was. Apropos, ich habe gestern ja Tour de Ruhr geschaut. Fernsehspiel aus den 1980er Jahren mit Elfriede Eschke und diesen ganzen Leuten. Ich konnte eine Stunde lang drüber so quasi Vater rumreden. Ja. Du schaust echt gespannt rein. Und dann haben wir doch, überlegt mal, wer die Elfriede Eschke ist. Das ist die, die mir in. Die Deutsche, die immer in österreichischen Filmen mitspielt. Und ist das die bei Kaiser mit dem Plus auch mitspielt? Ja. Weil ich habe heute nämlich in der Klasse Kaiser mit dem Plus Intro vorgespielt und da ist Elfriede Eschke gestanden. Ja, das ist ein lustiger Name. Ja. Und jetzt redest du von der Elfriede Eschke. Die ja. hat ja sogar mitgespielt bei Ding, oder? Das ist einmal Google, ich möchte wissen, wie sie aussieht. Die hat ja mitgespielt bei. Das ist der Bader Meinhof-Effekt. Warte jetzt kurz mal. Das ist ja nicht Streisand-Effekt. Streisand, ja. Bei. Ja, Streisand, oder? Ja, Eis am Stiel hat sie mitgespielt. Ja, stimmt. Das ist Eis am Stiel. Eine israelisch-deutsche Soft-Erotik. Echt? Aus den 60er Jahren. Ja, die ganze Box daheim kannst du haben. Also kannst du auch Schenke da. Nein, schenken du es dir nicht, weil habe ich beim Flohmarkt gekauft, ist super gut. So schaut die aus. Ah, ja, für mich deutsches Gesicht eigentlich. Die spielt die Deutsche in Österreich. Die ist nämlich mit einem Regisseur verheiratet und deswegen bekommt sie immer Rollen. Mhm. Ah, das ist aber keine blöde Idee. Das ist praktisch, gell? Ja. Jedenfalls kommen wir dann doch bei diesem Fernsehfilm Tour de Ruhr. Das ist ja total langweilige Signationsmusik. Mhm. Schau ich nach, wer macht die Musik? Irgendein Arthur, ich habe den Nachnamen vergessen, mit L fangen da an. Wiener. Wiener, 1941 oder so geboren, hat in den 70er Jahren bei einer Rockband mitgespielt, die Müll, wie hat es geheißen? Müll? Ich habe vergessen, wie es geheißen hat. Jedenfalls haben die ein Stück, das heißt Atzgersdorf Rock. Atzgersdorf. Mülleim oder Müll, Drecks, Müll. Drecksmülleim. Aber Mülleim ist doch in Köln, oder? Nein, irgendein Mülleimer, Mistkübel oder so. Also, aber recht interessant. Bitte was? Die Millionäre. Die Millionäre. Nein, das habe ich aber sehr interessant. Wo kommt man vom Hundertsten ins Tausendste? Naja. Ich habe fertig. Sollen wir noch einen trinken? Nein, ich glaube nicht. Zu früh noch, gell? Ich muss heute Abend noch die Brasilianer treffen. Oh, ja. Wo geht's denn heute hin? Kinshasa trinken. Geht's aufs Waldviertel? Ja, bist du als Waldviertler fest? Naja, ich weiß nicht. Geht's alle mit? Wenn es in Wern Waldviertler gibt, dann gehen die gerne andere Waldviertler treffen. Allerdings finde ich, dass bei solchen Waldvierteln auf Festen es so einfach so ist, dass es ist wie zu Hause, nur eben ein Drittel teurer das Ganze. Ach so, okay. Weil die Preise haben. Ja, und deswegen. Dann gehen wir lieber aufs Zeltfest in Horn, aufs Feuerwehrfestel. Na. Heute? Gott in seinem Zorn schuf Zwettel Allensteig und Horn. Das ist irgendwo für Leute, die beim Bundesheer sind, oder? Ja, ja, ich glaube auch. Garantiert. Aber was sagst du eigentlich zum SV Horn? Sozialverein? Nein, SV Horn. Sozialversicherungsanstalt. Horn, den Sportverein Horn. Die wollen ja die Champions League, habe ich jetzt im Standard gelesen. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht bewerten. Misthaufen hat die Bandkassen. Und das Stück heißt Taskersdorf Rock. Das klingt ganz gut, wollen wir ein bisschen reinhören? Den Schroffen er hat Quant verkauft, von 3 auf 2 im Hefe sitzt, sei jetzt das sich und drum spritzt. Ja, coole Sache. Ja, Zucker, gell? Das ist, wenn man jemanden das Gesicht zerschneidet, den Zucker drauf reibt, dann bleibt er normal. Ernsthaft? Ja. Ich hab mir gedacht, das ist so was Harmloses, wie nein. Jemanden ins Moped Zucker schüttet, damit der Motor immer geht. So harmlos! So richtig harmlos. Nein, ich glaube, ich habe das irgendwann einmal gelesen, wie ich so für diese Halbwelt interessiert habe, dass die Zuhälter haben wenn sie einer Prostituierten gedroht haben, hey, geh dir nach Zucker! Ach so. Hat er gemeint, dass er mit dem Messer das Gesicht aufschneidet und dann noch Zucker in der Mitte. Hat das einen bestimmten Grund, dass du einen Vollbart hast? Ich, ja. Warum? Naja, vielleicht bist du auch schon mal gezuckert worden. Nein, ich bin nicht gezuckert worden. Ich bin nie aufgefischelt. Mein voll schier. Grausig, ja. Das ist total schön. Ich habe das letzte Mal das erste Mal Mortal Kombat gespielt, gell? Ach so, ja. Von der Playstation. Auf alle Fälle habe ich Mortal Kombat spielen müssen. Und das ist dann mehr so gewesen, dass ich mir zuerst eine Viertelstunde lang ein Manschkerl ausgesucht habe. Dann kann man noch mittlerweile aussuchen, was für ein Kostüm das Manschkerl anhat, was auch nicht so leicht war zum Entscheiden. Warum nimmst du nicht auf? Ich drücke immer XXX auf. Nein, ich würde schon was Gescheites haben. Und dann hat mein Manschkerl so ähnlich ausgeschaut wie der Gegner und ich habe die ganze Zeit nicht gewusst, dass das nicht mehr ich bin, weil diese Manschkerl Platz tauscht haben auf einmal. Und der Gegner hat mich immer mit so einer Kette, meine Halsketten, auch Radlkette, gell? Ja. So umgezogen. Und herumgeschnäpft irgendwie. Und am Ende war das Ganze so, dass mir ein Loch in meinem Oberkörper, dann ist das Herz rausgefallen, in das Loch rein, ist so gebaumelt. Und dann hat mir der Gegner mein Gesicht abgeschnitten vorne. Und dann ist die Zunge rausgekommen und hat so gebaumelt. Und ich habe mir gedacht, wie grausig ist das eigentlich? Voll. Und das Ganze ohne Salz. Das war voll grausig. Zucker, ohne Zucker. Ohne Zucker und voll grausig, aber. Ja, das ist. Das mag ich nicht. Die Kids, die so schiere Sachen. Schön, ne? Da, das schauen wir heute an. Tankstellen des Glücks. Auf Arte haben sie es am 11. ausgetragen. Ausgestrahlt. Sehr schön. Der Vater immer mit seinem goldenen Mercedes zu einer Tankstelle zur anderen. Auch in die Apollo-Garage im 7. Bezirk. Sandy auf der Arte-App in der Mediathek. Ja, möglich wäre es. 7 Tage wahrscheinlich. Jetzt ist es wahrscheinlich bis am 19. Warte mal, der 11. Ja, das ist noch kein Tag. Kann ich mir das zu Gemüte finden? Ja, schau da mal was an. Ich weiß nicht, das ist nicht jedermanns Sache, glaube ich. Das ist ein bisschen eigenartig. Ich habe im Radio davon gehört. Und habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, ach, das ist irgendwie experimental. Jede Folge eine Tankstelle, oder wie? Jede Folge eine Tankstelle, genau. Mhm. Ja. Eine sehr super Idee. Ja, Tankstellen haben super Gerüche eigentlich, ne? Scheint Gemisch. Es gibt ja diese tollen Mopeds nicht mehr, die so richtig gut riechen. Richtig gut? Ja. Zwei Takte meinst du, oder? Ja, möglich, ja. Stimmt, ja, zwei Takte. Mit Benzin-Öl-Gemisch fahren. Ja, genau. 1,50er und der 1,25er. Genau, ja, 1,50er und 1,25er. Ja, genau. Ein Gemisch. Aber ich glaube, man kann das natürlich auch nachholen, indem man einen Rasenmäher hat, der auch so. Ja. Ich habe noch so ein Moped daheim. Ein Buchmaxi. Die sind eh super. Ich weiß gar nicht, ob ich sie habe. Ich glaube schon. Also, war ich meine, die sind sehr, sehr haltbar. Mit der bin ich sehr viel gefahren. Es gibt ein ehemaliges jugoslawisches Fabrikat. Das Auto. Nein, nicht Jugo. Thomas. Und die bauen diese Maxis nach. Die schauen genauso aus. Weil Buchmaxi gibt es ja nicht mehr, aber die bauen die genauso nach, wie sie sind. Geil. Mit den 50 Kubik. Also haben sie irgendwo die Pläne gefunden? Und irgendwie so, ja. Geil. Irgendwann. Ja, warum auch nicht? Gell? Das ist ja voll eine super Idee. Ja, ich meine, mittlerweile kann man sich ja schon einen schönen Motor aufs Fahrrad drauf tun, einen Elektromotor und dann auch irgendwie gemütlich entspannt dahin fahren. Ich bin jetzt, apropos Elektromobilität, ich bin jetzt das erste Mal mit einem Golf-Buggy gefahren. Was? Na, wie heißt das Golfwagen? Ja, mit so einem kleinen Wagen, wo so immer Ärger mit Bernie-mäßig. Yeah. Ah. War echt cool. War ich ganz begeistert von der Elektromobilität. Auf dem Golfplatz? Nein, im Südburgenland. Ja. Da war ich auf einer Hochzeit. Aha. Ich habe Juhudler getrunken. Yes. Juhudler. Und? Warst du so enttempt, dass du gleich am nächsten. Ich war überhaupt nicht enttempt. Ich weiß nicht, was sich alle angegachsen wegen dem. Wobei es mir dann danach bewusst. Also, ich habe zuerst mit Bier angefangen, wie sich das gehört. Gell? Ja. Haben wir nicht in unserer ersten Podcast-Folge EU-Hudler getrunken? Egal. Das wäre schon möglich. Ich bringe sowas ab und zu mit. Ja, dann war das eh. Und jedenfalls, das Orge war, ich habe dann halt im Laufe des Abends mal gedacht, when in Rome, gell, du as the Romans. Und dann habe ich mich halt mit diesem Hudler ein bisschen angetrunken. Und am nächsten Tag, beim Auschecken aus dem Hotel, mache ich eine blöde Bewegung und mir fliegt mir Wasserflaschen aus der Tasche raus. Gell. Und zerspringt am Boden, was jetzt aber nicht problematisch ist, weil sie war eh in einem Neoprenschutz und es hat nur clear gemacht, gell? Ja. Und da wird sofort wie ein Erdmännchen, wie ein Murmeltier, schaut da hinter der Decke aus und sagt, was ist da jetzt in der Flasche ein Hudler runtergefallen? Weil ich bin direkt vor der Hudlerbude gestanden, gell? Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, es war nicht mehr Wasserflaschen. Und ich habe gesagt, alles gut, weil wenn da Flaschen ist, musst du sofort wegwischen. Weil das AIDS da voll in die Fliesen, ey. What the fuck, ich hab gestern 2 Flaschen von dem Scheiß getrunken. 2 Flaschen hast du getrunken, wow. Ich glaube, wir sind schon auf viel cool. Also vielleicht waren es 1,5, aber es war ein bisschen wahrscheinlich mehr als eine und wahrscheinlich weniger als 2. Ja, wenn so wir so eine Weinsession, kann man schon mal machen. Ja? Das müssen wir auch auf unsere To-Do-Liste schreiben. Ja, nein, lieber Biersession. Ein Volksfest müssen wir besuchen. Ja. Da müssen wir aber echt gemeinsam gehen und ja. Und auch. Also, ich sage euch was, bei meiner Oma unten früh shoppen gegangen. So wie bei uns trinken, oder? Ja, man muss ja echt aufpassen bei diese Volksfeste, dass man kein Watschen kriegt oder unfreiwillige Blutspende oder so. Ich habe es gesehen, ich war beim Maibaum aufstellen. Ja. Das ist voll arg dort. Aber die Männer dann alle Baum aufstellen und die Frauen sind alle, alles was Weibsvolk ist, ist da beim Kinderspielplatz gestanden und hat zugeschaut. Ich bin nicht, nimmst du mit zum Kinderspielplatz? Ich bin nämlich auch am Kinderspielplatz gegangen. Okay. Aber da kann man doch selber als Weibsvolk deklarieren. Da kommt man sich irgendwie schon ein bisschen komisch vor. Und wenn man als Mann und wenn man als Mann nicht da mithelfen will, weil man weiß nicht, schönes Gewand, nicht dreckig macht, dann geht man einfach nicht hin. Dann darf man nicht hingehen. Wie? Da geht man einfach nicht hin und da wird nichts. Dann wird es nichts. Aber wenn du dann mithilfst, dann bist du automatisch integriert in den Ja, da kriegt man auch ein Würstchen dann. Für da kriegt man dann ein gratis Würstchen. Also, wenn es ein gutes Würstchen ist. Ja, eine Bratwürstel halt. Ne? Ich war jetzt nämlich auch beim Sportclub. SC Sportclub. WSC? Westtribüne oder wie das heißt. Nein, Friedhofstribüne heißt das bei denen, glaube ich. Friedhofs. Aber ich bin die letzte beim Wandern vorbeigekommen. Das schaut sehr interessant aus. Das ist ein bisschen über Nacht. Überdacht. Ach so. Überdacht. Und da habe ich wirklich jetzt so eine gute Bratwurst gegessen, da habe ich keinen Senf gebraucht. Wie kommst du denn da hin eigentlich? Das ist immer mal doch im Öffnen. Das ist da zwischen 17. und 18. Ja, genau, 17. 18. Da ist die chinesische Botschaft in der Nähe, habe ich gesehen. Ich weiß nicht. Oder was ja in der Jedenfalls total lustig, der Sportclub hat verloren und zum Schluss bin ich aufgestanden und geschrieben, wir singen rot, weiß, K, A, C. Dann hat es viel gelacht. Und ein paar haben mich auch verarscht. Kassi, scheiß Gärtner! Aber machen wir mal das. Ach so. Da habe ich auch schon sehr viel Bier getrunken gehabt. Eine schöne Anekdote. Ja. Nein, weißt du, die Stadt Lauer sind aufgestanden, haben geschrieben, Auswärtszug. Dann muss ich irgendwas zurückschreiben. Habe ich keine, aber schauen wir mal. Irgendwann wirst du halt das KAC-Lied singen und die Leute dann sagen, hey. Hey, den Kelly. Das ist ein Stinken. Das ist Funk und Fernsehen. Das ist der hat 2 Herzen. Bekannt aus Rundfunk und Fernsehen, genau. Nein, ich sage jetzt einfach mal auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.